cominciare, se permette di parlare, che dia la parola al collega, al collega, non ho, gli occhiali, dunque al collega De Volcan sulla sua relazione. Mi piace. Meine Herren Vorsitzenden, meine Damen und Herren, ich habe den Auftrag, Ihnen einen längeren Vortrag zu halten. Für den Fall, dass er zu lange wird, kann er kürzer gemacht werden durch entsprechendes Pfeifen. Das Zweite. Ich habe meinen Vortrag gegliedert, weil er eben länger ist, in drei große Punkte. Erstens Thesen, zweitens spätantike Reorganisation unseres Raums, wobei ich mit unserem Raum den Ostalpinen meine. Und drittens, was kann man aus dem 8. Jahrhundert, denn das 7. ist bei uns ebenfalls stumm, was kann man aus dem 8. Jahrhundert mit aller Vorsicht schließen über die Situation des 8. Jahrhunderts und dann einen Rückblick in die Zeit davor. Dann wird den Anschluss daran eigentlich im Wesentlichen Kollege Dutsch machen. Ist das so verständlich? Zu den Thesen gehört jetzt zunächst einmal herausgefordert vom Kollegen Bierbrauer, wir fordern uns ja immer gegenseitig heraus, möchte ich auf seine Frage die Antwort zu geben versuchen. Aus meiner Sicht, es ist nur eine hypothetische Antwort. Ich glaube, dass in unserem Gebiet das Interesse an dem Thema deswegen zunimmt, weil die Geschichte stirbt und die Historie lebendig wird bei uns. Das ist ein Wortspiel, das man im Deutschen nur machen kann, ich weiß es, aber das geschichtliche Gefühl, dass das Frühmittelalter einen Teil der Zeitgeschichte ist, der uns alle intensiv antritt und intensiv ergreift, dieses Gefühl tritt zurück und es beginnt die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema. Wenn Sie denn das italienische Thema haben, Romanie, Germani, nell'arco alpino, so ist das kein Problem. Übersetzen Sie das einmal ins Deutsche. Warum steht hier Romanen und nicht Römer? Das ist so komisch bei uns gewesen, hoffe ich. Die Romanen der Vita Severini, wenn sie endlich abziehen, werden sie wieder Römer. Und dann, was zurückbleibt bei uns, das sind dann die Romanen. Solche Antithesen gibt es. Und das ist Ideologie und das ist jetzt, meine ich, überwunden. Oder es wird allmählich überwunden. Und daher helfen sich, glaube ich, die Treffen, vor allem die Treffen in der gemeinsamen italienisch-romanisch-bayerisch-alemannischen Sphäre. Das war also sozusagen die Stegreif-Antwort. Ich bitte Sie, jetzt wird es etwas systematischer. Aber es leitet gleich so weiter. Hunulf aber befahl im Auftrag seines Bruders Odoaker allen Römern nach Italien auszuwandern. Mit diesen Worten der ehrwürdigen Vita Severini des Aegypius scheint sich im Ufernoricum das Buch der Antike so eindeutig zu schließen, dass sich jedes weitere Wort erübrigt. 100 Jahre später geschieht das Ende Roms auf ähnlich effektvolle Weise in den Gebieten Binnennoricums, das um etwa 600 zur Provincia oder Patria Sclavorum im Text des Paulus Diaconus wird. Und als Venantius Fortunatus sich um sein Buch um 575 auf einem Weitwanderweg durch die Alpen schickt, und dann kennt er keine Retia Secunda mehr, Und das, der Zeitgenosse des Dichters aus Treviso, der Sevener Bischof in Genus, wird in einer nicht ganz zweifelsfreien späten Quelle gerade noch Secunde Retie Episcopus genannt. Aber dazu kann vielleicht Kollege Riedmann genaueres sagen. Allein die alpine Retia Prima, das mittelalterliche Kurretien oder Kurwalchen, hat die römische Kontinuität bewahrt, im rechtlichen Sinn gewissermaßen ebenfalls. Sie blieb römisch, wenn auch eine zunehmend isolierte Patria. Man mag sich daher nur zu leicht fragen, was ein Beitrag zum Thema soziale und politische Organisationsformen der frühmittelalterlichen Romanen des Ostalpenraums überhaupt bringen kann. Entweder eine Würdigung der Schweizer Forschung, im Besonderen der jüngsten Arbeiten von Otto Klavadetsche und Iso Müller, jetzt gerade in der Schweizer Zeitschrift für Geschichte ist wieder etwas von Iso Müller, ein längerer Aufsatz erschienen, oder aber vage Vermutungen oder gar wilde Hypothesen. Wenn man sich, wie es im Folgenden geschieht, besonders auf die Retia Secunda und die beiden Norica einlässt. Nun, die Schwierigkeiten werden zu überwinden sein, wenn die suggestive Wirkung, die von einem übrigens von Alcibius gar nicht berichteten Totalabzug der Römer ausgeht, das lesen wir ja nur hinein, das steht ja gar nicht dort, wenn wir das in entsprechender Weise relativieren. Und bei diesem Bemühen befindet man sich in gar nicht schlechter Gesellschaft. Zu nennen wären bereits Georg Weitz, Heinrich Brunner und nicht zuletzt Alfons Dobsch und der von ihm geprägte Schülerkreis, die sich um die römisch verfasste, um eine römisch verfasste Kontinuität auch in unserem Raum bemühen. Ich meine nicht darum, dass, was weiß ich, der dreijährige Stier in manchen Gegenden Österreichs der Terz heißt. Das meine ich nicht, sondern eine römische verfasste Kontinuität. Es wäre aber auch zu sonderbar, dass am Rhein und Donau sowie in den Ostalpen die Antike gleichsam auf mongolische Art ermordet worden wäre, während es in den Kerngebieten des Imperium Occidentale bloß zu einer Transformation, zu einer Transformation of the Roman World, wie es vor kurzem in einem Sammelband geheißen hat, gekommen wäre. Weil vielleicht in den Kerngebieten heute noch der Gebrauch der romanischen Sprache überwiegt, sehen Sie, als Historiker kann ich das Kriterium der Sprache nur, wenigstens für das Frühmittelalter, von höchst untergeordneter Bedeutung einschätzen. Es ist keine frühmittelalterliche Kategorie. Vielmehr wird das ethnische Element in erster Linie durch soziale und politische Komponenten getragen, erhalten oder auch verändert. Um innerhalb des Rahmenthemas zu bleiben, ist zunächst der Versuch zu unternehmen, die römische Staatlichkeit und damit die Romanità des Ostalpinen, das heißt die österreichische Donau, berührenden Raums zu erhalten. Diese Versuche reichen vom Ende des 5. bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts. Die Nennung der bayerisch-slawischen Schlacht bei Aguntum oder wie Herr Karinker meint, etwas später als 610, würde das endgültige Ende dieser Periode bezeichnen. Danach klafft wieder vom Kurrätien abgesehen eine Überlieferungslücke von ungefähr, also nicht ganz 100 Jahre, und mit dem Auftreten Ruperts von Worms in Lauriacum oder in der Civitas Lauriacensis und danach in Juvavum, oder genau der Quelle entsprechend in Juvavo, setzen die Zeugnisse des 8. und beginnenden 9. Jahrhunderts ein, die mir zu beweisen scheinen, dass in unserem Gebiet die Kontinuität unmöglich abgerissen sein kann. Dazu eine etwas allgemeine, thesenhaft vorgetragene Auswahl von Überlegungen. Erstens, es gibt Funktionsbezeichnungen nicht bloß in der lateinischen Traditionssprache, sondern auch römischen romanischen Inhalts, wie Romanus Tributarius, Colonus, Praeses im Rätischen und im Bayerischen, Tribunus im Rätischen und Alemannischen, Miles, meiner Meinung nach hergeleitet von Miles Limitanius und noch keineswegs in der Bedeutung von Bassus oder gar hochmittelalterlich Ritter. Schließlich muss auch der Begriff Pagus hier erwähnt werden, der sicher nicht überall, aber an Salzach, Inn und Donau mit größter Wahrscheinlichkeit durch römische Verwaltungseinheiten fortsetzte. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das Fortleben alter Grenzen und Zusammengehörigkeiten, wie die Tatsache, dass die uvernorische Westgrenze und zugleich die Westgrenze des Stadtbezirks von Juvavum im Zillertal und Inntal die Westgrenze des Bistums Salzburg wurde und von dem linksufrigen Teil, der früher freisinnig war, abgesehen, bis heute im Wesentlichen erhalten blieb. Dann, nach allen geschichtlichen Erfahrungen, hätten die binnennorischen Slawen, wir sprechen dann später von den Karantanern, die langobardische und nicht die bayerische Unterstützung suchen müssen, als sie die Awaren um 740 heim ins Reich holen wollten. Diese Karantanen, die eine Generation vorher ungefähr den uralten Namen nicht nur vorslawisch und vorgermanisch, sondern auch vorrömisch angenommen hatten, wandten sich jedoch an die Bewohner des anderen Noricums jenseits der Tauern, an die Bayernherzogs Odilo um Hilfe. Sie taten dies, obwohl sie ein oder zwei Jahrzehnte zuvor einen bewaffneten Vorstoß gegen diese Bayern unternommen hatten und ihnen dabei die Maximilianszelle von Bischofshofen angezündet hatten. Ungefähr gleichzeitig kam es eine Auseinandersetzung dieser Karantanen mit den Langobarden. Also so wäre in diesem Fall gleich gewesen. Während die früheren Beziehungen ungleich stärker nach Langob, zu den Langobarden ins Friulanische waren als zu den Bergen. Hier gehört auch drittens die Annahme des Noriker-Namens durch die Bayern selbst, nachdem das einzige bayerische Bistum auf altnorischem Gebiet 798 zum Erzbistum Salzburg und damit zur Metropole der bayerischen Kirchenprovinz erhoben worden war. Dass diese nach Westen verlagerte Noricum-Tradition nicht bloß literarisch oder kirchenpolitisch blieb, beweist der Name Wallis Noricana oder Nurichtal für das einst rätische Eisacktal. So lag das Romanenbistum Seben im Tal der Noriker, wofür wohl nach Westen gewanderte Binnennoriker verantwortlich gemacht werden können. Viertens bezeigen Orts- und Flussnamen in weiten Teilen des Raums eine ungebrochene Kontinuität. So tragen hier alle Flüsse von der Größe etwa Edge, Inn und Drau ihre vorvölkerwanderungszeitlichen Namen und das gleiche gilt für die meisten Flüsse der nächstgrößten Ordnung, von Chur bis vor den Toren von Wien. Die einzige Ausnahme von der Regel und dennoch eine unechte bildet die Salzach. Sie wurde wegen ihrer enormen Bedeutung als Salzfluss, das ist ein entsprechender Name, von den Bayern des 8. Jahrhunderts umbenannt. Allerdings wussten diese Bayern des 8. Jahrhunderts, dass dieser Fluss Ivarus war und wenn wir recht emendieren, sogar Isonter geheißen hat. Fünftens, Urkunden wie das berühmte Rodachgau-Fragment des Passauer Umlandes erhielten das römische Formular und die römische Form der Urkunde des 5. Jahrhunderts einer Romanengruppe des 8. Jahrhunderts. Romanen waren auch die ersten Kanzler und Kapläne des Bayernherzogs, die wir kennen. Damit im Zusammenhang steht die Verehrung römischer Heiliger, wie des Florian von Lauriacum, der heiligen Afra von Augsburg, und ich sehe doch nicht ein, warum ich nicht den Maximilian aus dem Pongau, aus dem Salzburger Pongau dazu nennen sollen. Und ganz allgemein die älteren Laurentius-Patrozinien, also die Patrozinien, die vor dem 10. August 955 zu datieren sind. An diesem Tag war die Schlacht auf dem Lechfeld und nachher sind dann dem heiligen Laurentius viele Kirchen von den Ottonen um seinen Dank geweiht worden. In Verbindung damit mag man sich die Frage nach romanischen Anführungszeichen auf Mönchsgemeinden, Anführungszeichen zustellen, eine Frage, die sicher erlaubt ist, die aber am ehesten für Salzburg-Iuvavum in irgendeiner ganz bescheidenen Form beantwortet werden kann, während ich es nicht für Florian, St. Florian oder für Lauriacum an der Enns annehmen möchte. Dann gehe ich ein wenig hinaus aus meinem Gebiet und Kollege Bierbrauer soll mir es verzeihen, römische Bauten, die in Verwendung blieben. Bekannt dürfte wohl das Lager von Regensburg sein. Vielleicht ist es ein bildet es den Kern der Herzogsburg, über die Arbeo von Freising so große Worte findet. Die Martinskirche von Linz. Weniger bekannt, aber eindrucksvoll, und ich würde alle bitten, vor allem die Österreicher, die dort kaum hinkommen, im Tullnerfeld einmal die römische Tradition anzusehen. In dem Gebiet zwischen Traisen, Trigisamo, nicht? Zwischen Traisen und Krems. In diesem Gebiet einmal die römischen Bauten anzusehen. Das Land, dieses römische Tullnerfeld, das zum Kern des Karolinger zeitlichen Avarenlandes und des frühottonischen Ungarnlandes immer als die Hunnia oder Avaria wurde. Dann, es wurde von Professor Mohr ausführlich darüber gesprochen, die frühmittelalterlichen Münzfunde auch in unserem Raum. Unser lieber Kollege Dozent Hahn aus Wien hat mir für meine Arbeiten dankenswerterweise eine Liste der Überlieferung zusammengestellt. Eine bisher nicht veröffentlichte Überlieferung. Es ist erstaunlich, was sich an byzantinischen, nicht nur an langobardischen, was sich an byzantinischen Münzen, besonders im avarisch-slawischen Binnenneukum findet. Das war kein Geld, aber vielleicht doch irgendein Geldeswert. Man möchte darin fast einen materiellen Niederschlag der Erinnerung sehen, wonach man in Pannonien und im anschließenden Noricum, in der Polis Noricum, einst von einem Kaiser vertraglich eingesetzt wurde. Hier hielt sich in diesem Bereich, der Kollege Schaschel aus Laibach hat darauf hingewiesen, hier hielt sich die Überzeugung, man bedürfe des Basileus, wie, wenn es geht, des Repräsentanten von Rom, wollte man sich im Bereich der alten westillyrisch-pannonischen Diözese auf Dauer einrichten. Neuntens, ein westliches Gegenstück könnte der auffallende Wunsch, ja die als Verpflichtung empfundene Entscheidung Ruperts von Worms gewesen sein, sein bayerisches Wirken zunächst im unzerstörten Lauriacum zu beginnen, wo man eben den letzten ufernorischen Bischof aus der Römerzeit im Gedächtnis behalten haben könnte. Damit sei die Liste der Einzelbeispiele oder Einzelthesen beendet und als Summe die Dinge aufgestellt. Der zugegeben sehr bescheidenen, ja dürftigen Quellenlage zum Trotz, erfolgte die Umwandlung der allgemeinen römischen Staatlichkeit dieser Res Publica in barbarisch benannte Herrschaftsgebiete in ähnlichen ethnisch-sozialen wie ökonomisch bedingten, aber auch rechtlich legitimierten, abgesicherten Formen. Der Donau- und Ostalpenraum macht in meinen Augen davon keine Ausnahme. Zunächst also der Versuch, zweitens, die spätantiken Neuordnungen vom Ende des 5. bis gegen den 600 zu untersuchen. Zwischen der Schlacht von Adrianopel 378 und der Ankunft des heiligen Severin nach dem Tod Attilas, jedenfalls nach 453, war der Ostalpenraum entscheidenden Veränderungen unterworfen ohne dass man im Einzelnen das Vergehen der alten oder das Entstehen der neuen Lebensformen und Strukturen erkennen konnte. Es entstehen jedenfalls Einheiten eher sozial-gentiler Zuordnung, wie Bagauden und Skamaren, und eher territorial-gentiler Bestimmungen, wie Basken, Breonen, Bretonen, föderierte Angehörige ehemaliger römischer Militärbezirke, Pontiker, Isaurer, Mauren. Das ist also nicht nur in unserem Bereich natürlich, sondern im gesamten römischen Reich. Im Gegensatz zu den inneren, wie äußeren Barbaren, umfasste der Romanenname entweder die Reichsbevölkerung als Ganzes, die Bewohner der Stadt Rom oder bloß die Lateiner des Westens. In den germanischen Königreichen homöischer Observanz waren die Römer die Bekenner des katholischen Glaubens schlechthin. Sie bildeten aber auch in denjenigen Regner, deren Könige und Oberschichten ebenfalls Katholiken waren, eine Rechts- und Religionsgemeinschaft. Aber sie wurden eine Gens unter anderen. Die benachbarten Alemannen und Bayern nannten daher die Alpenromanen entweder in ihrer eigenen Sprache Walchum oder Walchen, Neuhochdeutsch, oder im herkömmlichen Latein die Latini oder die Romani. Dafür sprechen zahlreiche Namen geschichtliche Zeugnisse, aber auch ethnozentrische Fehlleistungen. Sie kennen ja alle das bekannte Kasseler Glossar, wo im übrigens miserabel schlechten Latein ein Bayer die Weisheit der Bayern und die Dummheit der Romanen verspottet. Allerdings, die Alemannen hatten da eine etwas andere Vorstellung. Sie hielten die Römer für verdächtig ingenuosi. Die sind sehr schlau in ihren Augen gewesen. Die Gentilisierung des Römerreichs, die zu dessen Grenzen, das möchte ich in keiner Weise in Frage stellen, diese Gentilisierung des Römerreichs, die zu dessen Grenzen hin noch zunahm, wurde aber von Ravenna wie Konstantinopel durch Föderatenverträge in staatliche Formen zu fassen gesucht. Fremde wie auch zunehmend einheimische Barbaren erhielten den Status von Föderaten. Zugleich aber erkannten sie das Imperium an und trugen die römische Ordnung. Und für diese römische Ordnung war im Westen bis 476 ein Kaiser verantwortlich, von 476 bis 536-37 zunächst Odoaker und dann Theoderich und seine Nachfolger. Und Sie wissen, der Ostalpenraum ging ja vertraglich an die Franken über, an der Wende von 536-37. Die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers wurde zwar in den Zentren des Reichs kaum als tiefgreifendes Ereignis registriert, aber der Aegypius des Jahres 511 datiert doch damit, mit diesem Jahr 476, das Ende der geordneten Limesverteidigung und setzt das Ende der Limesverteidigung mit dem Ende des Römischen Reiches in Beziehung. Sowohl Aegypius wie sein Zeitgenosse Ennodius vermitteln den Eindruck, in ganz Noricum, südlich wie nördlich der Alpen, wie in der angrenzenden Raetia Secunda, hätten seit 476 bloß Angehörige des geistlichen Standes die Cura Provinciae ausgeübt. Ab diesem Jahr 476 blieben die höheren und wohl auch die mittleren Ränge der militärischen wie zivilen Bürokratie unbesetzt. Was an Beamten und an Exekutive noch vorhanden ist, zählt entweder zum geistlichen Stand, tritt in diesen Bildern kurzen über, wie der Tribunus Marmiantinus der Vita Severini, oder untersteht dem kirchlichen Oberhaupt. Die gallische Bischofsherrschaft, die Martin Heinzelmann erst kürzlich so eindrucksvoll dargestellt hat, besitzt daher ostalpine, ja zunächst sogar uvernorische Analogien. Die Vita Severini weiß von einem Bischof Constantius von Clavier. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass Constantius von Lamiakon erstmals nach 476 von Aegypius erwähnt wird. Das heißt, nach dem Zusammenbruch der regulären Verwaltung wie Grenzverteidigung. Ungesagt bleibt allerdings, ob Constantius eine offizielle Bestallung durch Ravenna besaß, die etwa, wir wissen das aus dem Kodex Justinianus, die etwa der gleichzeitigen kaiserlichen Beauftragung des Bischofs von Tomi geglichen hätte. Dieser wurde für die Verwaltung, militärisch wie zivile Verwaltung, der östlichsten Donauprovinz, der Scythia Minor, zuständig. Während aber Constantius keinen Nachfolger fand und sein Bistum kaum über das Jahr 490 hinaus bestanden hat, wir können uns darüber unterhalten, warum, haben die binnennorischen Bistümer von Theonia, Virunum oder eher Ulrichsberg und Aguntum, vielleicht auch von Joenna Hemmerberg, noch mindestens ein Jahrhundert danach funktioniert. In dem bekannten Schreiben an den Kaiser Mauricius wird am Ende des 6. Jahrhunderts ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die binnennorischen Bischöfe die Kirchenherrschaft des Kaisers in Gentibus auch oder vor allem bewachen. Ebenso hielt das rätische Sehen zumindest bis ans Ende des 6. Jahrhunderts aus. Ja, es hat mehr denn je den Anschein, als ob das Eisacktaler Romanenbistum bis zu seiner Anführungszeichen auf Wiederentdeckung Anführungszeichen zu durch Tassilo den Dritten eine oder irgendeine Art von Kontinuität entfaltet hätte. Ohne Zweifel, wir sprechen wieder von Kurätien, ohne Zweifel ist hingegen die römische Kontinuität des Bistums Chur. Obwohl Chur die Tradition der römischen Präses-Verfassung bis in die Karolingerzeit hin fortsetzte, funktionierte hier die volle römische Verwaltungsstruktur zumindest bis zum Ende der Ostgotenherrschaft. Volle römische Verwaltungsstruktur ziviler Präses, militärischer Dux ein via spectabilis, Präses ein via clarissimus. Hingegen sind Bischofsherrschaft und Dukat die römische Organisationsformen, die bereits das Ravenna der italienischen Barbarenkönige dem Ostalpenraum östlich von Chur verordnete. Und zwar hat es den Anschein, als ob Theoderichs Restaurationspolitik zur Stärkung oder Wiedererrichtung eines binnennorischen Dukats geführt hätte. Wir wollen uns daher zunächst diesen Institutionen zuwenden, weil ich hier etwas vortrage, was Sie, glaube ich, noch nie lesen konnten. Wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn Sie sich hier kritisch äußerten, denn ich habe lieber jetzt einen Verriss, ich habe lieber jetzt scharfe Interventionen als dann Rezensionen für das Buch. Bis 487-88 muss die römische Infrastruktur in den norisch-pannonischen Provinzen so weit intakt gewesen sein, dass die italischen Heere Odoakers mit Leichtigkeit die Donau nicht nur erreichen, sondern wohl auch überschreiten und, obwohl es Supra Danubium heißt und ich, mir bekannt ist, dass das mit Sopra zu erwähnen ist, an der Donau hat die Schlacht stattgefunden, aber ich nehme an, da das Rugiland, wie Paulus Diaconus von den Rugiern säuberte, muss er auch über die Donau hinweg vorgestoßen sein. Also eine italische Armee marschiert 487-88 lange nach der letzten italischen Armee nach Gallien, die 471 der Anthemius schickt, marschiert eine italische Armee über den Birnbaumer Sattel, über Emona, über Pannonien, hinauf ins Ufernoricum und besiegt hier eine rugisch-römische Armee. Das wird oft auch übersehen. Mit der administrativen Aufgabe Ufernoricums, das heißt des letzten Restes des oberpannonisch-ufernorischen Dukats, der ja bekanntlich eine Einheit gebildet hatte, stellte sich aber die Frage, wie Italien, Isavia und Dalmatien gegen Nordosten und Norden zu sichern wären. Die Errichtung von neuen Dukaten im ehemals römischen Binnenland ist sowohl für das 5. wie das 6. Jahrhundert bezeugt. Ich erinnere nur an den arvernischen Dukat des Ektitius und an sein tarraconensisches Gegenstück im Ebrotal. Die italischen Dukate sind dann in größerer Zahl im 6. von vor allem nach 568 bezeugt. Sie gaben ja auch das Beispiel für die Ausbildung des langobardischen Herzogtums, wobei hier wohl eine gegenseitige interferente Beeinflussung bestanden hat. Und ähnlich vollzog sich die Entwicklung im fränkischen Gallien, wo die frühesten Duzes im nördlichen Grenzgebiet auftraten. Ganz in der römischen Tradition scheint der Dux zu stehen, der für die beiden Rätien, für beide Rätien zuständig war. Dux Rätia. Und er wird durch das Ravenna Theoderichs des Großen bestellt. Natürlich, wir können annehmen, dass dieser Dux Retiarum nicht mehr im außeralpinen Augsburg residierte, sondern wohl mit größter Wahrscheinlichkeit in Chur oder zumindest am Südufer des Bodensees. Es muss also spätestens am Ende des 5. Jahrhunderts eine Verlegung, wenn nicht nach einiger Unterbrechung, eine Wiedererrichtung des rätischen Dukats mit geändertem Standort erfolgt sein. Ebenso ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass gleichzeitig ein norrischer Dukat südlich des Dauernhauptkamms geschaffen wurde. Odoaker wird nach seinem Pyrrhus-Sieg über die Rugier kaum die Zeit geblieben sein, diese Maßnahme zu ergreifen. Bedenkt man aber auch, dass Theoderich erst am Isonzo Widerstand regulärer Truppen begegnet, so wäre die Errichtung eines binnenneuischen Dukats eher für das erste Jahrzehnt der Herrschaft Theoderichs, denn als Vorbereitung des Rugierkriegs oder als unmittelbare Folge davon anzunehmen. Wie aber kann ich denn überhaupt die Annahme eines norrischen Dukats, der in Verbindung mit dem savisch-dalmatinischen Komitat die Nordostgrenze der italischen Präfektur gebildet haben müsste, wie kann ich denn überhaupt zu einer solchen Behauptung kommen? Nun, es gibt hier dieses großartige, rätselhafte Mosaik von Theurnia St. Peter in Holz an der Trau. Und dieses Mosaik hat eine Inschrift. Und dieses Mosaik wird auf die Zeit um 500 von den Ausgräbern und Kunsthistorikern gedeutet. Und diese Stifterinschrift nennt einen Vir Spectabilis Ursus und seine Uxor Ursina. Weltanschauliche bestimmte Vorwissenschaftlichkeit, wie auch ihre geleiteter Lokalpatriotismus, machten aus diesem Ursus das unhistorische Zwitterwesen eines Goten, der außerdem Bär geheißen haben muss und Präses, Zivilstatthalter des gotischen Noricums gewesen sei. Nun, dagegen sind drei Einwände zu erheben. Erstens, es gibt überhaupt keinen häufigeren alpenromanischen Namen keinen häufigeren als Ursus und seine Variationen wie etwa Ursicinus und Ursinus. Wir bräuchten nur den Liber Confraternitatum von Salzburg aufschlagen, an jeder zweite, dritte heißt so. Ich habe ja auch ausdrücklich gesagt, dass die Gemahlin des Ursus Ursina heißt. Wenn man aber dabei bleibt, dass Ursus ein Gote war, dann kann er zweitens nicht Zivilgouverneur gewesen sein, weil dafür Römer herangezogen wurde. Es ist zwar so, dass eher Römer militärische Komites waren, aber niemals ein Gote als Präses bekannt ist oder Korrektor Provinzie. Drittens muss man annehmen, dass im gotischen Noricum, auch wenn es die Tradition der einstigen Doppelprovinz fortsetzte, kein ranghöchster Provinzstatthalter, kein Vir Spectabilis Korrektor Provinzie amtierte, sondern wie im gleichzeitigen Rätien bloß ein Vir Clarissimus Präses. Und dies bedeutet für die Zuweisung des Raumtitels, dass ein Dia Spectabilis Ursus von Diurnia die gleiche Funktion wie der Dia Spectabilis Dux Servatus von Chur ausgeübt haben muss. Während aber die Alpine Rhaetia einst der Gotenzeit die beiden höchsten Provinzämter mit größter Wahrscheinlichkeit besetzt hatte, dürfte Ursus als Militär, wie auch der ranghöhere Comes Provinciae, der vom Theoderich neu errichteten Pannonia Sirmiensis, auch für den zivilen Bereich seines Mandatsgebiets zuständig gewesen sein. In Analogie zum rätischen Dux scheint mir Ursus ein Römer oder Alpenromane gewesen zu sein, der wie Servatus in Chur über Milites regierte. Nun stellt sich die Frage, was man denn zu dieser Vorgeschichte sagen kann. Ich glaube, ich würde gerne in der Diskussion hier einiges darauf hinweisen, denn wir haben ja einen Hiat zwischen der Notitia Dignitatum und diesen angenommenen Dux von Noricum um 500. Wir haben dazwischen, zwischen der Notitia Dignitatum und diesem Ursus von Diurnia, haben wir den Hinweis des Priskos auf einen Statthalter Noricums, einen Archon im Lande der Noriker und einem Hegemon der Streitkräfte. Es zeigt sich hier wieder, dass die frühmittelalterliche Geschichte unseres Raums absolut nicht provinziell sein darf, wenn sie alle ihre Möglichkeiten ausüben müsste. Wir müssen allerdings annehmen, dass vor diesem Dux Ursus in Binnenneukum keine militärische oder zivile Verwaltung war, wenn wir die Vita Severini so nehmen, wie sie sich gibt. Und es ist wirklich hier nicht einzusehen, warum wir es nicht so tun sollten. Sie erinnern sich, oder ich darf darauf hinweisen, Severin wird ein Alemanneneinfall angekündigt und dieser Alemanneneinfall dürfte über die Brennerfurche, die Trau aufwärts dann nach Binnenneukum vorgetragen worden sein. Severin wendet sich an den Episcopus Metropolis Norici, Theurnia, und der gibt seine Informationen an die Episkopi in Castellis weiter. Wir haben also hier keinerlei Hinweis auf einen Dukat. Und das führt mich eben hinüber zur Frage der Bischofsherrschaft noch in dieser frühen Zeit. Der heilige Severin dürfte der letzte Angehörige des senatorischen Standes gewesen sein, der in den Ostalpenländern bezeugt ist. Aber es gibt eine Oberschicht von Nobiles, nicht näher bestimmbare, übersetzen wir sie einmal Adelige, obwohl wir wissen, dass wir das nicht mehr dürfen, nicht näher bestimmbare Nobiles, und die verhielten sich wie die Senatoren der okzidentalen Kernländer. Ich darf erinnern, dass noch um 440 der Geistliche die Ehre der Nobilität verlor, wenn er um seine Standesqualität als Senator. Und schon eine Generation später galt nicht bloß der Bischof mehr als der Senator, sondern der geringste Kleriker mehr als der höchste weltliche Würdenträger. Das heißt, der häufige Übertritt von wichtigen Mitgliedern der Oberschicht in den geistlichen Stand, ihre Bereitschaft, um mit Sidonius Apollinaris zu sprechen, die Locken zu verlieren und Bischöfe zu werden, heilte auch den sozialen Konflikt zwischen ihnen, zwischen dieser Oberschicht und der Mehrheit der Bevölkerung. Sie, die Nachkommen der verhassten Steuerpächter und Latifundienbesitzer der Zeit bis zum frühen 5. Jahrhundert, sind nun die Häupter und Führer ihrer Stadtbezirke geworden. Konstantius, der Bischof von Lorch, erfreut sich samt seiner Familie des Splendor Nobilitatis und seine Funktion bleibt alles andere als bloß auf dem geistlichen Bereich beschränkt. Und dazu passt auch die weitere Karriere des Mamertinus, des Tribunus der Truppen von Fabianus. Er dürfte auch ein Angehöriger der lokalen Oberschicht gewesen sein und wurde als Militär zum Bischof gewählt. Übrigens der einzige Militär, der zum Bischof gewählt wurde, von dem wir wissen, wie Jones in festgestellt hat in The Later Roman Empire. Soweit man sieht, kein Wunder, dass auch Severin, wie immer auch sein Cursus Honorum vor seiner Bekehrung, vor seiner Conversio gelautet hatte, wegen seiner allumfassenden Cura Provinciae das Bistumsamt angetragen wurde. In Wiener Neukomm, habe ich schon erwähnt, gab es die Episkopie in Castells. Eine ähnliche Fürsorge, auf karitative Maßnahmen beschränkt, übte nachweisbar der Severiner Bischof noch rund 100 Jahre später aus. Am Beginn der 90er Jahre des 6. Jahrhunderts intervenierte der Heilige in Genuis, entsprechend den herkömmlichen Erwartungen an sein bischöfliches Amt bei den fränkisch-alemannischen Feldherren zugunsten der wohl meist romanischen Gefangenen des langobardischen Etschtals. Seven blieb damals im Alpenbereich das einzige intakte Suffraganbistum Aquileias und bis zum fränkisch-langobardischen Ausgleich von 591 blieb Seven und damit auch das obere Eisacktal nach Aquileia und Italien ausgerichtet. Und wenn ich jetzt mich an Neustift 1980 erinnern darf, obwohl es vermischt wird, hat Kollege Bierbrauer damals eine eindeutig romanische Archäologie in dieser Zeit hier in diesem Raum festgestellt. Oder stellt das niemand mehr fest, das wird man dann noch hören. Es dürfte also meiner Meinung nach gerade eine Folge des Friedens zwischen den Merowingern und den langobardischen Machthabern sowohl in Pavia wie in Trient gewesen sein, dass die Bayern vielleicht bis zur alten rätisch-italischen Grenze bei Colmans Uglavione zuständig wurden. Jedenfalls diente das Tiroler Romanenland nördlich wie südlich des Brenners sowie das altnorische Pustertal bereits um 600 als militärische Basis der Bayern. Von hier erfolgte der, obgleich fehlgeschlagene Versuch, binnennorisches Gebiet entweder in größerem Umfang zu halten oder wenigstens anständig zu plündern. Und dafür dürften die Franken ihre Zustimmung gegeben haben, oder besser so, sie haben passive Zustimmung gegeben, indem sie sich aus dem Ostalpenraum zurückgezogen hatten. Die Slawen wussten diese Vorstöße der Bayern zu verhindern. Nun, von allen Romanen des Ostalpenraums. Denn dieser Vorstoß der Bayern über den Alpenhauptkamm hinweg hat zum Unterschied vom westlichen, rätisch-alemannischen Bereich eine ganz entscheidende Bedeutung für die Romanen dieses östlichen Raums. Das werde ich mehrmals noch auszuführen haben. Von allen Romanen des Ostalpenraums gelang es eben, ich habe schon darauf hingewiesen, den Kurrätern während des Frühmittelalters als politisch-rechtliche Identität anerkannt zu werden. Auf die Schutzherrschaft der Ostgoten folgte die der merowingischen Franken. So dürfte das rätische sogenannte Viktoriengeschlecht nach einem häufigen Leitnamen so benannt, wahrscheinlich auf einen fränkischen Stammvater im weitesten Wortsinn zurückgehen. Die Alemannen marschierten hier und die anderen von Franken abhängigen Völker marschierten hier durch. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, ja vielleicht schon 537, vielleicht 552, jedenfalls bezeigt am Ende des 6. Jahrhunderts. Die Inhaber des Sitzes von Chur verbanden die bischöfliche Gewalt mit einer aus der Spätantike übernommenen und um die militärischen Befugnisse vermehrten Präses-Verfassung. Hier ist es gegenüber dem sonstigen Vorgang gerade der Umgekehrte gegangen. Es ist der Dux verschwunden und nicht der Präses. Und dieser romanische Kirchenstaat, der, ich zitiere Klavatetscher, die Römerzeit verfassungsrechtlich erst unter Karl dem Großen enden ließ, dieser Verfassungszustand wird dann von 772, 74 bis zur Einführung der Grafschaftsverfassung 806 allmählich abgebaut. Aber die erste Urkunde, wenn Sie die ansehen, zeigt, dass der, ich zitiere Clara Detscher wieder, dass der Empfänger außerhalb der Reichsverwaltung steht. Ja, wenn Sie diese Urkunden vergleichen wollen, so gibt sie, ist der nächste Vergleich, wenn auch nicht ganz konkrete Vergleich, mit den Urkunden des Reichs mit Venedig. Schon die Ersetzung durch einen Präses, von einem Frankenkönig, es wird jetzt der Rektor eingesetzt, zeigt diese Veränderung. Dennoch blieben die kurwalchen Romani, Romansches, mag auch heute die Lex Romana Coriensis mehr oder weniger fraglich geworden sein. Jedenfalls steht fest, dass noch im 10. Jahrhundert nach einer Lex Romana geurteilt wurde. Östlich davon werden die Alpenromanen jedoch bayerische Walchen oder slawische Lachi, Laschitzen. Damit kommen wir zur dritten Frage, wie sich diese Romanen innerhalb der vorwiegend bayerischen Herzogtum entwickeln konnte. Vergleiche mit dem karolingischen Bereich einerseits und dem alemannischen Herzogtum andererseits werde ich ziehen, aber der Schwerpunkt bleibt im bayerischen Bereich. Es besteht hier kein Zweifel, dass der ausdrücklich als Romanus bezeichnete Mensch, nicht der Romane an sich, sondern der ausdrücklich als Romanus bezeichnete Mensch, sozial und rechtlich niederen Organisationsformen angehörte als der vollfreie Bayer, Alemannen oder Karantanen, worunter durchaus auch Romanen sich befinden konnten. Dies geht mit einer weit verbreiteten Abwertung des Walchen Vlacho Hand in Hand eine bezeichnende Ausnahme aus diesem Bereich. Eine wirklich bezeichnende Ausnahme macht Arvio von Freising, der hier an der, Mais im Edstall aufwächst. Er hebt an dem Oberinntaler Präonen Dominicus, das ist der erste sichere Nachweis, dass diese Präonen Romanen sind, er hebt an dem Oberinntaler Präonen Dominicus seine schöne, für einen Romanen typisch schöne Gestalt hervor. Und bis dahin bezeigen aber vor allem Salzburger Quellen den Romanus Tributarius und danach gibt es nur mehr den Tributarius. Also ungefähr bis 750 reicht dieser Name Romanus Tributarius. Nachher fällt interessanterweise in den Salzburger Quellen der Ausdruck Romanus weg. Sollte dafür eine Art Germanisierung oder besser Bajuwarisierung verantwortlich sein, so möchte ich wiederhole mich, darunter keine sprachliche Assimilierung verstehen, sondern ein Aufgehen einer ursprünglich geschiedenen ethnosozialen Gruppe unter den Nichtrömern gleichen Standes. Wenn ich Beispiele bringen darf, auch die Slawen von Kremsmünster sollten 777 Tributarii werden, wie es die Awaren nach Auflösung des letzten Kaganats 828 tatsächlich wurden. Dem Romanus Tributarius des Salzburger und Niederalteicher Überlieferungsschatzes steht der anderswo häufig erwähnte Colonus gleichrangig gegenüber. Und darauf hat schon Hans Zeiss 1928 leider in der letzten Zeit etwas vergessen aufmerksam gemacht. Ja, es hat den Anschein, dass besonders die Lex der Bayern, die Lex Bavariorum und die Urkunden der anderen bayerischen Kirchen mit dem Colonus, damit den Tributarius meinen. Ein Stellenvergleich lässt vermuten, dass sich darunter auch Romani Tributarii befunden haben. Denn der Colonus, das Servus Ecclesiae, leistet das Tributum. Und dieses Tributum erinnert doch an den Bodenzins, den bereits die freien Römer zu leisten hatten, besonders wenn sie auf Fiskalland saßen. Nun bebauen diese abhängigen Gruppen, ob Bayern oder nicht, das bayerische Herzogsgut. Ja, sie gehören zu diesem bayerischen Herzogsgut dazu, wie es die Schenkungen aussprechen. Andere Gruppen, die auf diesem Herzogsgut der Causa Dominica sitzen, sind das dornenvollste Problem, sind die Pascalci und die Exercitales. Während die Exercitales ebenfalls eine terminologische Spezialität der Salzburger Überlieferung zu sein scheinen, bilden die Pascalken eine weit verbreitete, selbst durch Ortsnamen nachgewiesene Gruppe. Und zugleich, ich habe es gesagt, ein dornenvolles Forschungsproblem. Sie werden von Herrn Dobsch hören, dass erst der hochmittelalterliche Traditionskodex von Ebersberg ausdrücklich die Gleichsetzung Romani ist gleich Pascalci vornimmt. Trotzdem bin ich persönlich überzeugt davon, dass sich unter den bayerisch benannten Pascalci auch, ich betone das auch, Romanen befunden haben. Ob man nun darunter zinsende Servi versteht oder freie Knechte, sie sind der rechtsmindernden Abhängigkeit unterworfen und sie sind auf den herzoglichen Schutz angewiesen, wie dies der steuerzahlende Romanus ebenfalls ist. Dies sagt jedoch nichts über seinen wirtschaftlichen Status aus. Pascalken können so reich sein, dass sie der Salzburger Kirche Produktionsstätten in reichem Hall schenken. Sie können aber auch samt den Kirchen geschenkt werden, denen sie dienen. Ein anderes Mal bedeuten sie so wenig, dass man sie gegen Servi eintauscht und ein letztes Mal, dass sie ausdrücklich mit Servi gleichgesetzt werden. Für Bayern und Alemannen bewirkte eben die Leistung jeder Form einer Abgabe eine Rechtsminderung, es sei denn, sie wird ausdrücklich so erwähnt, es gibt in den Salzburger Quellen eine Form, quod barbarici, ein Zensus, quod barbarici, ad alboro, dicitur, ein Wort, das nur die bayerischen Quellen in die Salzburger erwähnen, das eine contradictio in adjecto ist, ad alboro, foros, der Zins, und ad al, die Leistung eines Zinses, der Zins nicht mindert. Aber wer zahlt den Zins? Die hochspezialisierten Kräfte der Reichenhaller Salzproduktion. Hier kann man sich von einem solchen Zins freihalten. Es gibt was Ähnliches in dem sogenannten kurrätischen Reichsurbar für die, eine Familie, die ausdrücklich von diesem Zins befreit wird. Und es gibt auch im schwäbischen Argungau, nahe der heutigen Vorarlberger Grenze, noch unter Ludwig dem Deutschen solche offenkundig romanische Possessores, die unter großen materiellen Opfern in der Lage waren, sich von diesem Tributum freizukaufen. Sie mussten allerdings etwas bedeutet haben, wenn der König selbst ihnen das Recht, vollwertige Alemannen zu sein, mit einer Urkunde verbriefte oder entsprechend gezahlt hat. Den Pascalken in Salzburg werden die Exercitales gegenübergestellt. Kann man bei den Pascalken noch über militärische Funktion streiten, so ist diese militärische Funktion bei Viri oder Homines Exercitales ganz klar. Wie mehrere verfassungsrechtliche Begriffe scheint mir Exercitalis auch langobardischer Import im bayerischen Urkundenmaterial zu sein. Was der Exercitalis im langobardischen Italien bedeutet, muss ich hier nicht eins erwähnen, es ist der Arimanus, der barbarische Krieger im Gegensatz zum römisch-byzantinischen Miles. Nun gibt es aber in Bayern den Exercitales neben vereinzelten, ganz wenig vereinzelten Miles-Nennungen. Und schon Heinrich Brunner dachte daran, sie einander nicht gegenüberzustellen, sondern gleichzusetzen. Wir könnten hier einiges in der Diskussion erwähnen. Ich möchte aber nur jetzt schon darauf hinweisen, leider muss ich hier weg von dem ostalpinen Material wieder, die Lex Salica ist die einzige, die den Miles kennt, und zwar ist das Wehrgeld des Romanus Ingenuus, de tributarius, aut Miles 100 soliti. Und da, wie sehr dies eine soziale Organisationsform war, zeigt, dass im barbarischen Latein der Lexanica es die Militonia gibt, die das halbe Wehrgeld ihres Mannes besitzt und bezeichnenderweise sowohl mit der Lätin als auch mit der Römerin gleichgesetzt wird. Und die Spuren dieser römischen Mildes sind spärlich, aber vorhanden, auch in unserem Raum. So gibt es eben im Umfeld der Passauer Innenstadt Pojotro einen, obgleich vereinzelten urkundlichen Beleg, wonach ein romanischer Zeuge noch der Mitte des 8. Jahrhunderts mit Miles unterschreibt. Gegenstücke dazu bietet dann die kurrätische Romania. Und ich sehe hier keine besondere Schwierigkeit, mit Ausnahme eben unserer Schwierigkeit allgemein, dass ich diesen Miles noch mit dem Avitianus gleichsetze, der im Auftrag Ferderucks die Klosterkirche von Fabianis plündern soll. Er tut das nicht, nachdem der Villicus es schon abgelehnt hat, macht auch der Miles Schwierigkeiten, dann plündert er die Kirche. Als er jedoch das Unrecht seines Tuns erkannte, verlässt er die Gefolgschaft seines Herrn. Das heißt doch, dass er als grundsätzlich freier Mann, eben als Romanus Ingenuus, auch die Freizügigkeit noch besaß. Dienst in Verbindung mit Kriegsdienst erhielt zu allen Zeiten ein starkes Element sozialer Mobilität. Es hat Wilhelm Stürmer vor einiger Zeit, auch das ist untergegangen, darauf hingewiesen, dass von einem Servitium Militiae in den Freisinger Quellen schon für den Beginn des 9. Jahrhunderts gesprochen werden kann. Hier Miles mit Vasus zu übersetzen, ist mir, oder Militia mit Vasalität zu übersetzen, ist mir unmöglich. Und es ist sehr interessant, was mit diesem Herrn, der hier schenkt, geschieht. Erstens einmal ist er geistlichen Standes, auch das würde schon die Vasus-Übersetzung in Frage stellen, er ist geistlichen Standes, bleibt, weil er ja leistet sehr das Servitium Militiae und er bleibt ein Nobilis. Ausdrücklich wird das gesagt. Es wäre also vielleicht doch gut, diese Dinge zusammenzustellen. Nun, damit komme ich zu meinen lieben Albina-Leuten, zu meinen Homines Genealogie de Albina, die Nicht-Salzburger. Albina ist ein durchsichtiger Name, wird abgeleitet von einem weißen Fluss und der Ort liegt an diesem weißen Fluss und heute heißen noch Fluss und Ort Alm. Hat aber nichts mit unseren Almen zu tun, sondern ist von Albina abgeleitet. Und diese Homines Genealogie der Albina tragen ausdrücklich romanische Namen. Und zwar romanische Namen, die Gesprochenes, Herr Kollege Messner oder Herr Kollege Göbel können mich korrigieren, aber die meiner Meinung nach gesprochenes Latein voraussetzen. Wir haben ja Gott sei Dank die beiden Überlieferungen. In der sozusagen besseren, lateinischeren Überlieferung heißt der Mann Latinus und in der volksnäheren heißt er Levi. Und diese älteste Generation zeigt allerdings schon eine sehr interessante Germanisierung. Immer hat einer dieser Söhne führt einen lateinischen Namen und der andere heißt Otmar oder Wernherr. Und dieser, ein zweiter noch, wir haben einen Dulcissimus in der lateinischen Form und einen Cissimo in der romanischen Form hier überliefert. Und diese Albiner-Leute werden als Servi einmal bezeichnet. Und zwar Servi Ducis und einmal Servi Episcopi. Dennoch können sie sich im Kampf gegen Virgil einen Bischof leisten. Sie haben einen Bischof, der ihnen eine Kirche weiht. Und dieser Bischof wird in unserer lateinischen Überlieferung als Episcopus Vacans bezeichnet. Allzu übereifrige und Notitia Dignitatum Nichtleser haben daraus einen Episcopus Vagans gemacht, was ich aber in keiner Weise mitmachen möchte. Vagans ist gutes Latein, ein überzähliger Bischof. Ein überzähliger Bischof, der wohl sein Schicksal, überzählig zu sein, dem Eifer des heiligen Bonifatius verdankt hat. Aber dennoch, er ist hier zur Verfügung, er trägt offensichtlich einen germanischen Namen, Luiti, und steht den Leuten in der Albiner Genealogie zur Verfügung. Aus dieser Familie kommt der erste Kanzellarius, kommt der erste Capellanus Ducis, den wir kennen, und dann, nach der Auseinandersetzung mit Virgil, stellen diese Leute die wichtigsten Missionare oder einen Großteil der Missionare, die nach Karantanien ins alte Binnenneukom gehen und die im Binnenneukom anfangen in Teurnia und im Zollfeld bei Verona, die also in den alten Zentren wieder anfangen. Ich stehe also daher nicht an, diese Gruppe als ein Beispiel vom Nobilis et Possessores vorzuführen, die sehr wohl eine Oberschicht darstellten, deren Rang mindernde Bezeichnungen sich nicht, sie sind Nobiles, sonst wären sie nicht testierfähig, deren Rang mindernde Bezeichnung Servus sich nicht mit Nobiles schlägt und die hier ihre Position halten können, gehalten haben im durch das 7. Jahrhundert und im 8. Jahrhundert halten können durch die Einbeziehung oder durch die Einbeziehung in das Lehnswesen. Und ich möchte dann noch einen dieser Herren vorführen dürfen aus dem Vico et Castello Vipiteno. Demgegenüber steht das Beispiel in der Oberinntaler Prionen. Ich darf vielleicht Ihnen in Kürze vorführen, wie ich mir diese Entwicklung vorstelle. Phödus mit Ravenna nach dem 5. Jahrhundert bis 536-37, dann wohl Phödus mit den Franken 536-37 bis zum Ausgleichsfrieden von 591. Und dann eben beginnt der Bayernzeit. Fällt zusammen mit der Einsetzung Tassilos des Ersten durch die Franken. Nun, Sie können sich denken, dass ich ein bisschen auf die Quarti-Urkunden von 827-28 eingehen möchte. Quarti ist Romane. Quarti die eine Form, Quartinus die andere. Aber er gebraucht den bedenklichen Namen nicht, sondern bekennt sich zur Natio Noricorum et Pregnariorum, zum Volk der Noriker und Pregnarier. Und er schenkt an das Freisinger Eigenkloster Innichen Besitzungen in Sterzing, Bozen, an anderen Orten südlich, aber auch nördlich davon des Brenners im Inntal. Als Eideshelfer und Spitzenzeuge tritt ein naher Verwandter auf, nämlich Aurelius in der einen Form, Aurelius in der anderen Form. Und die Namen Quartinus und Aurelius stammen aus der bodenständigen Überlieferung oder können hier nachgewiesen werden. Das Zentrum der Grundherrschaft Quartis lag in Dorf und Castell in Sterzig, ad Vipitena in Castello et in Ipso Vico. Und nahe des alten römischen Vipitenum, nämlich in Mauls, befindet sich noch der Grabstein des 2. oder 3. nachchristlichen Jahrhunderts, den ein Aelius Quartinus seiner Mutter Aurelia Rufina gesetzt hatte. Und wenn wir aber jetzt schauen, was ist der rechtliche Status dieses Quarti, so wird er samt seinen romanischen Zeugen legitime per aures tracti. Er wird wie eben ein Bayer an den Ohren gezogen. Ich würde sagen, Quarti stammte demnach von Norikern und Männern aus dem Prionenland ab. Und in dieser doppelten Herkunftsbezeichnung ordnet sich Quarti zwei romanischen, warum nicht Stammesgruppen innerhalb des karolingerzeitlichen Regnum Bavariorum zu. Einen späteren Noricus, darf ich schon sagen, Nurichtaler und einen späteren Inntaler Pregnarius als Quarti gibt es nicht. Ich habe Ihre Zeit sehr lange in Anspruch genommen und möchte daher zur Zusammenfassung kommen. Zu einer Zusammenfassung, die auch noch eine Kategorie, die der Historiker nicht sehr gerne angreift, aber dennoch manchmal mitunter ergreift, die Kategorie, was wäre wenn, in Beziehung hier herein. Im selben Jahr 806, da die Verfassungswirklichkeit des einzigen ostalpinen Romanenstaates Kurrätien einschneidend verändert wurde, und zu einem Zeitpunkt, da die Romanisierung der bayerischen Balken selbst im Romanenbistum Sägen große Fortschritte gemacht hatte, traf Karl der Große die Erbregelung für den Fall seines Todes, die Divisio Regnorum. Und diese Divisio Regnorum hätte für den italischen König Pippin ein Reich vorgesehen, das über die Ostalpen bis an die Donau gereicht hätte. Pippin hatte sich mit seinen fränkisch-langobardischen Truppen, allen voran mit den Friulanern, Herzog Erichs, hervorragend bewährt, als es um die Eroberung und Zerstörung des Avarenreichs ging. Nun sah der alternde Vater für seinen zweiten Sohn ein Regel vor, das wie eine Fortsetzung der ostgotischen Italien, der italischen Präfektur der Zeit um 500 mit ihren rätisch-norisch-pannonischen Provinzen anmutet. Man wird nicht behaupten dürfen, und ich behaupte es absolut nicht, dass Karl dem Großen dieser Zusammenhang bewusst war. Auch blieb die Divisio Regnorum ein Stück Pergament, da der Tod der älteren Brüder den aquitanischen Ludwig zum Alleinerben des Frankenreichs machte. Und die Kategorie, was wäre wenn, ist ohnehin schwer für uns zu begreifen. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit hätte nämlich die Verwirklichung des karolingischen Teilungsplanes, es hat Peter Klaas in einer der letzten Arbeiten darauf hingewiesen, die Reromanisierung des Ostalpen- und Donauraums bewirkt. Tatsächlich verlief die Entwicklung gerade in gegengesetzter Richtung. Zuerst fiel das friulanische Ostland an Bayern, dann Trient, Verona und schließlich Friaul selbst. Hatten auch die sozialen wie die politischen Organisationsformen der ostalpinen Romanen das Frühmittelalter nicht überlebt, so hinterließen sie dem Raum neben Fertigkeiten und Kenntnissen ein bis heute wirksames politisches Erbe. Die Kleinräumigkeit der Ostalpinen wie der Donaulandschaft erlaubten stets eine ebenso starke Eigenständigkeit wie Vielfalt kleiner ethnischer Gruppen, wo das sprachliche Element nicht in Rechnung gestellt wurde, wo es keine besondere Rolle spielte. Und hier erhielt sich vieles vom Erbe der ausgehenden Antike wie der Völkerwanderungszeit. Namengebungen, aber auch die Formen des sozialen, politischen Lebens bewiesen mitunter eine erstaunliche Kontinuität. Stets besaß hier aber das territoriale, regionale, ja lokale Element die Entscheidung über Namenbildung und Organisationsform. Und dieses Element konnte umso unbeschränkter wirken, als die hier entstehenden und sich immer wieder neu bildenden Völker, mit Ausnahme der Langobarden, keine alten Gentes waren. Das beweist das Fehlen echter Origines Gentium. Das heißt mit anderen Worten, dass sich die Völker unseres Raums nicht von Göttern und Heroen herleiteten, sondern einen anderen römischen Weg, oder wenn Sie wollen, romanischen Weg, der Selbstfindung und Legitimierung sucht. Die Bayern, die man die Findelkinder der Völkerwanderung nennt, hatten bei ihrer Kindesweglegung keine Herkunftsgeschichte, keine Origogenesis mitgenommen bekommen. Aber auch den Alemannen und Kurrätern, Breonen und Carantanern blieb ein solches Angebinde versagt. Ganz zu schweigen davon, dass sich jemand gefunden hätte, die Traditionen der Rottachgauleute, eines Oberinntaler Dominikus, eines Sterzinger Quarti oder der Salzburger Genealogia der Albiner aufzuzeichnen. Die bayerische Stammessage des Hochmittelalters ist Literatur, wie sehr auch manche Einzelheiten überraschend zu stimmen scheinen. Die Geschichte von der Rückkehr der Noriker Bayern setzt aber nicht bloß das Nachleben der Vita Severini voraus, sondern vor allem zunächst einmal das Land, die Patria, in die die Noriker, die hochmittelalterlichen Bayern, zurückgekehrt sein wollten. Es ist also im Ostalpen- und Donauraum die Geschichte des Landes, die Origo Patriae, woraus hier Identitätsgefühl und Legitimität zu gewinnen waren. Vom Fortleben der Vita Severini über Albios Preis des Bayernlandes, Jakob Unrechts Kärntner Chronik bis zu Ludwig Thomas Tacitus Ulk Agricola reicht dafür die Reihe unterschiedlich ernst gemeinter, aber bezeichnender Zeugnisse. Io, fino al tardo medioevo, fino al basso medioevo, vigeva ancora l'idea che per sancire in modo completo uno stanziamento di popolazioni nuove in questi territori occorreva un consenso imperiale e in certo qual modo anche papale, senza del quale o in mancanza del quale la transizione non era da considerarsi consumata. Il fatto che la regione di cui si parla è una regione di piccoli spazi, non un unico grande spazio, ma di Kleinräumigkeit, dice qui, una regione di tanti spazi minori, consentì una permanenza, una sopravvivenza di questi di gruppi etnici minori appartenenti al vecchio elemento romano con una propria nota autonoma che li differenzia molto tra di loro e che però nell'insieme conservano appunto la continuità con l'antico. La dimostrazione della tesi è stata condotta soprattutto con un'analisi dei nomi, nomi di famiglie, nomi di persone, nomi di toponimi, fiumi, eccetera, come anche attraverso un'analisi di forme sociali e politiche delle varie regioni considerate che hanno una documentazione e una storia anche molto diversa tra di loro. In particolare i riguardi più cospicui sono stati tenuti rispetto all'Arezia Curiense, che rappresenta il caso più eclatante di questa continuità. Per tirare appunto la conclusione che l'elemento territoriale locale ha avuto fuori e fuori nell'alto medioevo un influsso decisivo sulla formazione dei nomi e sulla forma dell'organizzazione. Questi elementi poterono operare tanto più fortemente in quanto le popolazioni qui stanziate e immigrate non sono delle antiche genti, escluso il caso dei Longobardi, che hanno una propria fisionomia etnica molto marcata. E perciò d'altronde le stesse popolazioni tardo-romane non avevano queste ambizioni, si consideravano popolazioni relativamente recenti, per cui in tutto l'arco, in tutto l'ambito dello spazio alpino orientale, per l'alto medioevo, si vede nuclearsi, si vede svolgersi piuttosto un concetto legato alla patria come tale che alla differenza nazionale in se stessa, più un legame alla terra in cui si abita e che costituisce e determina questo fattore di continuità, malgrado le mutazioni che sopravvengono, che non al fatto linguistico o al fatto nazionale come tale. Non so se ho interpretato abbastanza bene, io ho preso anche parecchie note, ma mi risultano così frammentarie da non poter essere esattamente in tutto il Herr Wolfram, sehr herzlichen Dank für Ihren Vortrag. wenn ich die Diskussion und das Gespräch, die Gesprächsrunde eröffnen darf. Wie bereits angekündigt, dass so nicht nur das Vortragsthema, auch Ihr Vortrag inhaltsreich und, ich meine, brisant, in meinen Augen. Soziale und politische Organisationsformen. Ich hätte zwei Fragen, Herr Wolfer, um das Gespräch in Gang zu bringen. Dinge, über die wir immer wieder schon diskutiert haben und die immer wieder neu aktuell sind, gerade nach diesem Vortrag. Natürlich ist nicht nur seit Dobsch heute erst recht an der Kontinuität des Romanentums natürlich nicht zu zweifeln im 5., 6., 7. Jahrhundert. Das ist unbestritten. Frage 1, wenn man das konkret ausfüllen will, und darum geht es mir jetzt. Trotz, und Sie haben darauf hingewiesen, trotz der wenigen Schriftquellen, dennoch ein Bild zu entwerfen, wie kann es gewesen sein? Wie sahen diese sozialen und vor allen Dingen politischen Organisationsformen in diesem östlichen und mittleren Alpengebiet? Sie haben zum Vergleich Binnennoricum, Ufernoricum, Rätsel war immer so etwas als das gesicherte, schöne Beispiel am Horizont aufgezeigt, aber dazwischen liegen eben noch die Rätsel Secunda. Dann tauchten natürlich für die Rätsel Prima und Secunda eben der Dux der Servatus. Sie haben den Namen nicht genannt, es ist der Servatus auf, der ja auch ein römischer Personenname ist, in Chur vielleicht, wir wissen es nicht, und den Ursus in Tiurnia. Die Datierung um 500 ist sicherlich falsch, er ist wahrscheinlich später. Na, umso besser. Umso besser. Aber auch das ändert nicht viel an der Grundsubstanz. Wir haben halt nur diese beiden Nennungen. Ja. Nicht? Und man muss sich vorstellen, so habe ich Ihren Vortrag verstanden, etwa so wie der Dux Servatus in Chur, wobei unklar ist, wie weit sein Wirkungsbereich ging, und etwa der Ursus in Tiurnia, wobei unklar ist, wie weit er wirken konnte, aber so als Beispiele, wie man sich vorzustellen hat. Nicht? Und Sie haben für Binnennoricum dann die dritte entscheidende Quelle genannt, die Episcopi in Castellis. Episcopi in Castellis. In Castellis. Also so, um mal so einige Dinge zum Festmachen zu nennen, wie sah es konkret aus? Der Servatus hier, der Ursus dort, den wir dank dieses Mosaiks nur haben, auch ja ein Beispiel der Quellenüberlieferung. Hätten wir das Mosaik nicht, okay, hier, Schluss. Dann wäre der Ursus, dann wäre ich Binnennoricum schon weg vom Fenster. Also auch daran sieht man, wie problematisch es ist. Gut, und die Bischöfe in den Castellis, nicht? Hemmerberg, wie immer, weiß es nicht. Ulrichsberg. Ja, wird schon kritisch, nicht? Lavand und so weiter. Aber wie weit waren deren Wirkungsbereiche? Sind das nur Momentaufnahmen aus dem 6. Jahrhundert, aus der Theoderich-Zeit? Sie haben gesagt, im Falle von Ursus, vorher durfte man sich dort keine... Oder sagen wir so, gut. Also wie sah es vorher aus, wie sah es hinterher aus? Sind diese beiden punktuellen Beispiele mit dieser Nennung der Bischöfe, sind die wirklich so paradigmatisch auf die Zeit zuvor und danach und auf große Wirkungsgebiete zu übertragen? Das auf Romantum bezogen. Und das Zweite, diese eben genannten alten römischen Provinzen, diese romanischen Kulturlandschaften, ich spreche jetzt als Archäologe, um nicht mit dem Servatus operieren zu müssen, sondern ich spreche von den romanischen Kulturlandschaften Binnennoricums, Ufernoricums, und des alpinen Anteils der Rätsel Secunda im vorbayerischen Alpenland wage ich davon gar nicht mehr zu sprechen. In der Rätsel Prima ist sowieso klar. Wie waren diese romanischen Kulturlandschaften eingebunden in die politischen Strukturen der germanischen Welt? Sie sagten am Schluss Ihres Vortrags in einem Falle eben für die mittelalpinen Gebiete, ja, Fötus mit Ravenna, dann natürlich dies Intermezzo mit den Franken, 536, 37 und danach mit den Bayern. Ist im Überbau auch klar. Aber wie ist das konkret? Saßen neben diesen Romanen, die hier offenbar am Beispiel des Servatus und des Ursus, die Geschicke hier politisch und vielleicht auch militärisch im Sinne einer Selbstverteidigung, etwa die Milizen, bei Servatus denke ich an Milizen, an Romanum-Milizen, nicht? Wie sah dies aus mit der germanischen Präsenz neben diesen Romanen als mit Bezug auf Ihre Aussage, Fötus mit Ravenna, mit Franken, mit Bayern, waren die hier, hatten die hier ihre Nobiles, hatten die hier ihre Frankenhocken, die hier aufpassten, waren hier die Bayern, ab wann, wie ging das nebeneinander hier dann vonstatten? Das ist mir nach wie vor unklar gewesen. Ich muss also jetzt eine Geschichte erzählen. Nein, bitte. Es waren hier mehrere Fragen. Wie stelle ich mir diese Organisation vor? Nun, zunächst des Romanischen halt, nicht? Die Spätantike ist schon gekennzeichnet durch eine Regionalisierung, Patrialisierung, wenn Sie wollen, wenn Sie das Wort Patria haben, eine Regionalisierung auf kleinere Einheiten. Man will nicht mehr zu einer großen Einheit gehören, sondern man will in seiner kleinen Regio die Dinge ordnen. Und hier stelle ich mir sehr wohl eine Führung dieser Region durch Notable. Ich gebrauche diesen Ausdruck absichtlich, diesen ungefähren. Darum habe ich auch die Nobiles der Severini nicht übersetzt als Adelige. Sind Notable. Diese Notablen führen die bisherige Ordnung weiter. Die bisherige Ordnung besteht darin, dass man Besitzer von einem Gebiet ist, auf diesem Gebiet hat man Kolonnen sitzen, es gibt kleinere Einheiten, es gibt also doch diese berühmte Stelle aus der Vita Severini, dass man bei uns eben auch als freier Mann oder als freier Mensch, genau genommen ist es eine Frau, auf die sie sich bezieht, dass man als freier Mensch auch auf den Feldern arbeitet, es gibt also hier kleinere Einheiten, daneben gibt es, muss es aber noch Großgrundbesitz gegeben haben, denn man hat Horea, man hat große Speicher, in die man, wenn Überschuss ist, horten kann. Reden wir jetzt vom 4. oder vom 5.? Ich rede vom 5. Ich rede vom 5. Na sicher, da wird der Severine wird vom Horea. In die Vita Severine wird von Horia gesprochen. Man hat noch einen Verkehr auf der Donau, wenn die Schiffe in Niederbayern im Eis, im Inn stecken bleiben, dann hat man Hunger in Krems. Und man ist in Lauriacum noch nicht auf die barbarische Butter übergegangen, sondern man hofft, wenn schon keine Kaufleute kommen, dann auf ein Wunder, damit das mittelmeerische Öl zur Verfügung steht. Man ist also noch durchaus, darauf, und wenn der Sold in Passau ausbleibt, ja, wenn die Stipendien in Passau nicht gezahlt werden, dann, und jetzt komme ich mit einer Antwort, kann ich sie schon beantworten, dann schickt nicht ein Dux oder ein Tribunus die Leute auf die Reise, damit sie das Geld aus Ravenna holen, sondern Commilitones, also ein genossenschaftlicher Verband von Leuten, die jetzt, um es mit dem König von Sachsen zu sagen, die jetzt ihren Dreck alleine machen. Nicht die jetzt ihre Sache allein organisieren. Das sind dann unsere Goldmünzen. Nicht? Das sind, ja, dass die dann ihre Sache allein organisieren. Und ich glaube nicht, dass diese Fiskaleinheiten, dass diese Causa Dominica, dass das gleich umgestürzt wird, sondern man bewahrt im kleinen Bereich die mittleren und niederen Organisationsformen. Ja. So stelle ich mir das vor. Ja. Dann bitte, die Milites. Der Herr Kollege Bierbrauer verwendet das Wort Miliz, nicht? Weil es Römer sind, müssen sie abgewertet werden. Nicht? Miliz ist weniger als Milites, nicht? Aber was steht denn in der Urkunde vor allem in diesem Bestellungsdekret von Servatus drinnen? Deine Milites und du gehören zu unserem Exercitus. Exercito nostro, exercitui nostro, irgendetwas untergeordnet sind sie. Also die Prion oder sowas? Nein, die Milites des Servatus sind sie. Und da kommen sie. Die Milites des Servatus sind römische Angehörige des Exercitus, der dessen Herr Theoderich in Ravenna ist. Dann in der Prionen. Die Prionen, ich auch auf die Gefahr hin, dass ich nicht mehr zum Adelberg fahren kann, weil die in Zierung mich aufhalten. Ich glaube dennoch, dass, Herr Kollege, das Riedmann vor allem, dass dieser Tribunus Gentis Superetias Deputate, der Notitia Dignitatum, dass diese Gens, die schon nicht mehr barbarische, außerbarbarische Gens, sondern dass das schon Prionen sind. Dass das schon Prionen sind, die hier schon in der Notitia Dignitatum den Status von Föderaten haben. Frau Dr. Cesar hat vor kurzem wieder darauf hingewiesen, auf die Arbeiten von Emilienne de Mougeot und von Jones über diese Honorii, über diese Honorii, denen Honorius sagt, wenn ihr in Spanien Ordnung macht an eine Armeeeinheit, ganz differenzierte Armeeeinheiten, es sind also 8 oder 10 Armeeeinheiten, nicht? Wenn ihr dort in Spanien Ordnung macht, dann bekommt ihr, so lesen wir es, Goffert nichts anders, dann bekommt ihr die Hospitalitas, also den Status von Föderaten. Und diese Milites sind Teil des Römerreichs, des ostrogotisch oder ostgotisch oder italischen Heeres, das kennen Sie. Oder sagen wir es einfach, was es wirklich verfassungsgeschichtlich ist, die Milites des Servatus sind Teil des italischen Heeres, des Imperium oder Regnum Hesperium oder Occidental. Und die Prionen, die sind Militaribus Officiis Asveti. Das waren, wenn nicht als Ganzes, wenn das nicht ein Föderatenterminus ist, dann weiß ich nicht. Das ist also schon, das sind diese innerrömischen Barbaren oder Barbaren jetzt nicht im Sinne von einer kulturellen oder sprachlichen Gegenüberstellung, sondern allein von einer verfassungsrechtlichen. Nicht römische, also auch nicht Angehörige des Miles Noster Theoderichs, sondern Föderaten. Also hier haben wir genau das, was Sie einleitend auch sagten, die Römer und die Romani. Ja. Weil die Prionen sind ja nun wirklich romanisierte. Ja, aber, ist ja die romanisierte einheimische Bevölkerung. Da haben Sie diesen Unterschied schon wieder drin. Ja, es ist nur so, bitte. Die Prionen sind ja ein furchtbares Problem. Ja, leider. Zum ersten Mal nennen Sie das Bravo, nicht? Wenn ich recht sehe. Da, und die sprachlichen Arbeit, die linguistischen Arbeiten in Innsbruck, habe ich mir das wortwörtlich, glaube ich, gemerkt. Eine vorrömische, von Kelten weitgehend unberührte, indogermanisch-alpine Restgruppe. Also eine Restgruppe, ja, Ptolemäus. Aber ich meine, am Ende des 5., beginnenden 6. Jahrhunderts hat es keine dieser Sprachen mehr im ostdeutschen Raum gegeben. Sind dann im Roman. Wir haben keine dieser vorrömischen. Der Herr Kollege Messner ist da zwar anderer Meinung, aber ich. Ja, ich habe gar nichts dazu gemacht. Ja, aber ich. Schauen Sie, es ist so, ich kann das vom Linguistischen nicht sagen. Ich sage nur, wenn der Sidonius Apollinaris sich über Leute beschwert, die in der Auvergne keltisch reden, nicht? Dann habe ich als Historiker ein positives Zeugnis, dass in diesem Kernlandschaft, in Massicio Centrale, nicht? Ja. In Frankreichs, Gallien, dass hier noch keltisch gesprochen ist. Wenn der Hieronymus erfährt, dass in der Gegend von Trier die Leute so ähnlich reden wie die Galater in Kleinasien, dann muss ich annehmen, dass auch in der Gegend von Trier sowas ähnliches. Nur und von den Bretonen wissen wir es ja, dass sie bis heute sich hier einer Sprache bemächtigen oder einer Sprache bedienen, deren wir uns nie bemächtigen können. Aber für den Ostalpenraum fehlen diese Voraussetzungen. Für den Ostalpenraum fehlen diese Voraussetzungen, dass also nicht romanisch gesprochen worden wäre, dass sozusagen ein Bayer oder ein Almaner, um es grob gesprochen, einen Kelten oder einen Illyrer auf der Straße begegnet hätte. Das fehlt mir im Osten. Und so meine ich, und in meinem 8. Jahrhundert ist das Zeugnis des Arbios unbestritten, dass die Brionen als Romanen galten. Ja. So, also ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt. Dann, wie stellen wir uns diese in Castellis vor? Bitte, ich möchte sagen, Venantius Fortunatus beschreibt die Castra, die er in Trautal gesehen hat. Also das ist dieselbe Situation. 100 Jahre, das sind jetzt nicht nur eine Goldmünze hier, sondern das sind immerhin doch zwei Zeugnisse, die schon einen Schritt gehen. Ich möchte nur sagen, dass da, wenn Sie dieses Gedicht von Venantius Fortunatus anschauen, so ist auch für die Grenzen etwas Interessantes zu sehen. Noricum, er hat immer vier oder drei Flüsse, die er überschreitet. Dann kommt ein neues Land. Dann kommen die Flüsse dieses Landes. Dann überschreitet er wieder einen wichtigen Fluss. Dann kommt das nächste Land. Und danach müssen wir sagen, dass sowohl das Brionenland, die Rhaetia, ein Teil der Rhaetia des Servatus, als auch Noricum, Pyrrhus und Dravus wird erwähnt, also Riens und Drauwohl, dass die beiden Flüsse nicht mehr nach Italien kehren. Das heißt wohl, dass sie von den Franken besetzt sind. Das würde ich daraus annehmen. Aber jedenfalls, und das jetzt mit der Drau, beginnen die barbarischen Flüsse und enden erst am Rhein wieder. Nicht? Der geht ja da über Augsburg, über den Lech, geht er dann über die Donau und dann über den Rhein und dann geht er endlich wieder in gesiedelte Gegenden. Und vom Dravus bis an den Rhenus geht er eigentlich in Barbarikum. Und ein Teil dieses Barbarikums ist das Brionenland und das steht, interessanterweise, steht gleichberechtigt neben den Bayern. Hier würde ich also 75 sagen, dass das Brionenland und das Bayernland in keiner Weise über oder Zeiten zugeordnet ist, sondern hier ist eine Gleichordnung bestimmt. Wolfgang, darf ich einmal nachhaken? Also bei dem Servatus offenbar ein größeres Wirkungsgebiet. Ja, das Wirkungsgebiet, ja, das habe ich noch vergessen. Und um es zu konkretisieren. Ja. Und nein, darf ich noch gleich sagen. Bitte. Servatus, ich nenne jetzt Grenzen, weil man sich ja ungefähr verständigen muss. Ich glaube, dass der Servatus zuständig war für die Rhaetia bis an den Bodensee, dass dann Kempten vielleicht noch dazugehört hat, also das würde ich nicht, weil das war das mein alte Garnison, aber das würde ich nicht wagen, vielleicht doch erst der inneralpine Bereich und das des Servatus Ostgrenze im Pustertal und nördlich davon das Zillertal war, das würde ich annehmen. Wenn der Ursus also jetzt wirklich der Dux von dem anschließenden Bereich war, dann hat er, und jetzt komme ich zu dem, was ich das gotische Noricum nenne. Wir haben nämlich eine Sprachentwicklung, die übrigens auch dann noch im Hochmittelalter von Bedeutung wird, dass Noricum, der Noricum-Name, sich von der Donau zurück auf Binnen-Noricum beschränkt oder vielleicht genauer gesagt, dass er sich von der Donau ins inneralpine Bereiche zurückzieht, gleichgültig, ob die jetzt nach der Notitia Dignitatum zu Binnen- oder Noricum gehören. Und ich würde sagen, dass man sieht schon eine Unterschrift auf einem Konzil, Da unterschreibt der binnennorische Bischof, also Episcopus Norici, aus. Auch wenn Sie bitte die Vita Severini anschauen, wenn Eutypius nur vom Noricum spricht, meint er Binnennoricum, südlich. Und jetzt habe ich folgendes Problem, dass ich südlich von Salzburg, südlich der Stadt Salzburg, einen Bereich habe, wo eben auch diese Genealogia der Albina wohnt, wo das germanische Element verschwindend gering ist. Ich glaube sogar, der einzige Ort von der Größe eines Vorort, eines Vicolo, ja, der einzige Ort, der einen germanischen Namen südlich der Salzburger Linie trägt, da glaube ich nachweisen können, warum der Buch, also Fagus oder Fago heißt. Aber sonst ist dieses Gebiet, und nun meine ich so, das ist eine alte Vorstellung, die Hans Zeiss allerdings bekämpft hat, wo er nicht der Meinung war, dass wir mit Untersberg die Festungsberge und dazwischen sind große Moore und dann fängt die Osterhorngruppe an, dass wir hier südlich davon einen Bereich haben, der zum norischen, zum gotischen Noricum gehört hat. Ich glaube, das deswegen sagen zu dürfen, weil, ich habe es dem Kollegen jetzt erst schon unter sozusagen Stans Bede Uno zu sagen versucht, weil ja der bayerische Südgau, nicht? Der Bagus Australis nördlich von Kufstein endet, nicht? Also er endet er endet eigentlich in Bayern heute, nicht? Er reicht nicht einmal nach, und da haben wir eine ähnliche Situation wie in Salzburg im Salzachtal, aber wir können sogar vergleichen, und da habe ich mir die Arbeiten von Herrn Kollegen Sonderegger heran. Wir haben dieselbe Situation im Rheintal, im Vorarlberger Rheintal, wo die Situation beim Hummenberg, nördlich von Rankweil. Rankweil noch Vinomna, nicht? Hat noch den romanischen Namen Vinomna und die alte Gerichtsstätte. Und dann geht es hinüber, ziemlich parallel zum Bodensee, und nördlich davon ist alemannisch und südlich davon ist romanisch. Und ebenfalls eine enge, so wie, was weiß ich, die Mühlbacher Klause oder die Saluner Klause, ist also eine eindeutige geografische Enge. Und bis dorthin könnte ich mir vorstellen, haben diese Organisationsformen gereicht, wobei das Alpine Inntal östlich der Ziller, das Alpine Salzachtal bis in die Höhe von Stadt Salzburg zu dem Noricum dazugehört haben können. Aber das sind, Sie haben mich gefragt und ich habe nicht gesagt, ich weiß es nicht, ich habe halt gesagt, ich versuche es Ihnen darzulegen. Ich kann allerdings auch nicht sagen, dass ich weiß es. Das kann ich auch nicht sagen. Ich meine, das, was Sie zuletzt sagten, hängt ja mit der Nordgrenze des Ostgotenreichs zusammen. Ja, sicher. Im Sinne einer de jure Beanspruchung, im Sinne einer de facto Durchsetzung ostgotischer Präsenz, mit im Sinne Präsenz, ja, nicht? Ostgotischer Präsenz. Das nördlich das vom Dos Trento war kein Gote. Ne, der hat doch andere Sachen, der war doch schön in Italien, was dafür schön ist. Da stimmen wir überein, der Meinung bin ich auch. Es sind ostgotische Provinzen, nein, aber ohne ostgotische Präsenz. Sicherlich. Und dann verstehe ich Sie recht, auf die Romanen bezogen. Also wir haben dann hier den Servatus und den Ursus als die oberen zivil- und militärischen. Ja, der Servatus hat noch einen Präses dabei. Ja, und unterhalb, in Noricum, unterhalb dieser Ebene agieren dann die Episcopi in Castellis. Ja, also da muss ich sagen. So wäre es ja zu verstehen. Ja. Runter. Ich glaube, dass man das nicht so sagen kann. Ich bin Ihnen dankbar für diese böse Frage. Ich habe sie selbst immer nur auf die Seite geschoben. Ich meine, man kann keinen Miles, keinen Dux Militum Episcopi voransetzen. Das geht nicht. Die haben bisher die Cura Provinciae durchgeführt. Jetzt kommt der Dux und der versucht etwas. Darf ich noch etwas sagen? Während wir vom Servatus wissen, dass der mindestens einige Zeit lang agiert hat, wissen wir ja gar nicht, war der Ursus ein Jahr. Wir können sagen, man gründet nicht ein solches herrliches Mosaik, wenn man nur einen Monat dort ist oder einen Tag. Aber man konnte nicht wissen, ob der nicht sozusagen einen Auftrag bekommen hat, diese Gebiete zu reorganisieren. Und dann muss ich sagen, dann geht die verfassungsgeschichtliche Differenzierung zu weit, wenn man sagt, wie er das getan hat. Der hat, ich gebrauche Max Weberschen Ausdruck von Max Weber, der war ein patrimonialer Beamter, der ist in diese Gegend geschickt worden, organisiere sie so gut du kannst. Geschickt von Ravenna. Von Ravenna, das würde ich sagen. Sonst hätte er nicht den Titel, wie respektabel ist. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Ja. Bitte noch etwas. Wir schauen immer hier noch in den Ostalpenraum. Wir haben eine ähnliche Situation in Salona, in Dalmatien, wo ebenfalls neben den ostgotischen, wenn Sie wollen, Exerzitales, auch Milites sind. Nur, wissen Sie, wir haben ja mehrere ideologische Hürden zu übersteigen. Die eine ideologische Hürde ist Romani, Übersetzung, aber die nächste ideologische Hürde ist, dass die Romanen unter Theoderich so etwas wie wehrunwürdig gewesen seien. Nun, der hat alles andere im Sinn gehabt, seine ohnehin schmalen Ressourcen noch zu vermindern. Wir haben sowohl im Austertal, wie in Salona, wie in Rätien, nachgewiesenermaßen Milites, und wo die auftauchen, würde ich nicht von Goten sprechen. Und was soll denn das für ein Vorwurf sein, wenn man die Römer entwaffnet hätte? Der Vorwurf des Totila, der den Sizilianern vorwirft, ihr habt euch nicht mit uns verbrüdert und ihr habt euch nicht verteidigt mit uns. Und wie hätten denn entwaffnete Neapolitaner dem Belisar einen so entscheidenden Widerstand geleistet? Bitte, ich möchte nicht jetzt Procopius ausführlich berichten, aber man hat sich am Marktplatz versammelt und hat gefragt, sollen wir die Stadt verteidigen, ja oder nein, gegen Belisar? Haben wir genug Truppen und haben wir genug Nachschub? Und dann hat die jüdische Gemeinde, die dann auch mitgekämpft hat, gesagt, wir garantieren den Nachschub gegen Belisar, denn die Juden wollten natürlich unter den Homöranern bleiben, als dann wieder unter die Orthodoxen kommen. Bitte, so, wenn man also von einer nicht kriegerischen römischen Bevölkerung ausgeht, dann verschließt man die Augen vor allem diesen Quellen. Und das war die Ostgotenzeit. Ja. Jetzt 536, 37. Rechnen Sie nun mit einer irgendwie auch nur im geringsten organisierten fränkischen Präsenz in diesen hier zu Rede stehenden? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, die fränkische Präsenz ist da, allerdings fränkisch jetzt nicht im engeren Sinn, sondern fränkische Völker, nicht Populi. Ist klar. Ja, Gentes. In dem Augenblick, da der Agilolfinger Garibald eingesetzt wird, ist eine fränkische Präsenz. Prediger Scholastikus sagt, unus ex suis. Auch in Theonia. Ja, in Theonia ist zu der Zeit, kommt er bis zu 555, ja, auch dann schon noch. Ja, selbstverständlich auch in Theonia, weil die Franken ja auch in Friaul stehen. Ja. Sie stehen ja in Venetien, Istrien. Sie stehen ja auch in der Ebene. Ist das eine militärische Präsenz? Militärische ist Präsenz. Ist das eine ins Verwaltungsstrukturelle gehende Präsenz? Militärische. Da hocken Leute in diesen Castra drin, oder wie ist das? Ja, na, ich würde sagen, eine militärische Präsenz, denn sonst hätten ja doch die Langobarden im Heer des Narses nicht sagen können, da sitzen unsere Feinde, die lassen uns nicht durch. Nicht? Drum ist ja der Narses an der Küste überraschend marschiert, weil er die normale Straße nach Verona nicht nehmen konnte, weil die war in fränkischer Hand. Nicht die alte Straße, die alte Heerstraße über Birnbaumer Sattel, Isonzo, Aquileia, Verona, also die... Sind das nicht punktuelle militärische Konstellationen? Ja, sicher. Ich frage nach einer kontinuierlichen Sicherung der Gefilde durch die Franken. Dann wieder sage ich, und darunter das regionale Element der Selbstverwaltung. Ich würde hier von einer Selbstverwaltung sprechen. Der Romanen. Warum? Das ist klar. Ja, das würde ich sagen. Und dann bitte, wie haben Sie sich in Kurätien, der älteste Spitzenahn dieses durchaus romanischen Viktoriengeschlechts, wo jeder Konstantius, Victor oder Ursus oder wie immer heißt, ist der Zacco. Und Zacco ist natürlich, Kollege Janut, nicht romanisch. Nicht? Das ist eine Kurzform, das kann alles heißen, nicht? Aber was würden Sie schätzen? Zum Ziazio ähnlich, sind so Namen, diese Formen, aber ich bin nicht so sicher wie Sie, dass es ein germanischer Name ist. Ach, sehr gut. Ja, bin nicht so sicher, da würde ich die Frage an Romanisten weitergeben. Sind da nicht Kurzformen, die sich verselbstständigt haben als Diminutiven und ähnliches? Mit einer Gina? Ich weiß es nicht, aber der Planta hat das 1923 in den Registern Urlaubbergs in einem linguistischen Anhang behandelt, nur ist mit der. Ja, nur ich habe also jetzt, da gibt es natürlich auch die Innerschweizer Diskussion. Ja, aber bitte, man könnte, aber ob das jetzt einer, der hier eingesetzt wurde, Zacco ist jedenfalls, kann das eine romanische Bildung sein? Na gut, Zacharias. Gut, na gut, aber dann lassen wir den weg. Gerne, ganz danke herzlich. Das schreiben wir gleich auf. Also, aber die Selbstverwaltung darunter. Ich muss jetzt mit meinen Fragen zu Ende kommen. Also dann doch Ihrer Meinung nach eine germanische Präsenz in den verschiedenen Zeiten, in der verschiedenen zeitlichen Staffelung, die über Noricum hinaus auch hier den Südzipfel, etwa Eisacktal des Bozen, der Rätsel der Sekunda betreffen würde. Auch. Also, und an Franken. Ich kann nur sagen, wie kommt man nach Italien? Ja. Die nachgewiesenen Vorstöße gehen über den Finchgau. Ich hab keine Möglichkeit, Ihnen nachzuweisen, dass man von Brixen nach Bozen direkt gegangen ist. 591 ging ja auch so rüber. Ja, da ging es nach Aguntum. Ein, ja. Ja, nicht? Der Vorstoß der Franken gegen Trient erfolgt die Etsch entlang. Nicht? Ganz die Kastelle, die da erwähnt sind, sind ebenfalls alle im Etschtal. Und der Vorstoß, der wenig spätere Vorstoß über... muss den Brenner, setzt die Überschreitung der Brennerfurche voraus, gegen Aguntum, muss man über den Brenner, man muss ins Bustertal hinein, aber man muss wieder nicht herunter nach Bozen. Ne? Ich würde sagen, dass da ist eben noch, Sie haben den Ausdruck romanischer Pfropfen gebraucht vor 2 Jahren, der schaut mir gar nicht so schlecht aus. Und dann erst wird hier das aufgegeben. Danke. Ja. Ja. Bitte. Io vorrei aggiungere una piccola glossa, diciamo, alla bella relazione, e cioè il fatto che queste terre al di là delle Alpi dipendono tutti ecclesiasticamente da Aquileia. E da Aquileia parte un modulo costruttivo che è tipico, cioè la chiesa cattedrale e non termina con l'abside, ma termina con il muro diritto. mentre nell'interno c'è un'abside, chiamiamola così, non è veramente un'abside, ma c'è semplicemente un semicerchio presbiterale sopraelevato di un gradino sul piano dell'aula. Queste osservazioni me le ha ispirate Strauss, perché con quella relazione su Zucca mi ha messo in rivolta, in rivoluzione, tutto quello che si sapeva o si credeva di sapere sull'episcopato di Giulio Carnico. Mi sono preso due anni fa il gusto di studiare un po' questa scoperta di Birbrauer, e naturalmente io non aggiungo niente a quello che ha detto lui, e giuro sul Vangelo che Birbrauer ha scritto. Ora, però, ho voluto allargare la breve ricerca alle chiese oltralpine, cioè alle tre diocesi di Aguntum, di Teurnia e di Verunum. Naturalmente anche qui io non sono un archeologo e ho rubato molto onestamente, citandolo, il primo libro di Menis. Sulle chiese del Norico e della Pannonia meridionale. Siccome sono abituato a fare delle tavole, a me mi è venuto in mente che si potesse trovare un argomento, e l'argomento è quello dell'area, perché ci sono due dimensioni che sono abbastanza caratteristiche, con piccole variazioni, cioè la dimensione delle chiese veramente episcopali e delle chiese di castello. Quindi ecco che io ho fatto questa piccola ricerca, che però è un assaggio, diciamo, non è niente di fondamentale. E mi è risultato questo schema. Le chiese cattedrali, diciamo le episcopali, hanno un'area che varia dai 21 metri per 8, quasi 9, ai 29 metri e 9. La ricerca è stata fatta quindi su Aguntum, cioè o meglio Stribac, la seconda chiesa. Agunto è stato distrutto, la cattedrale è stata distrutta e è stata trasportata poco vicino a Stribac, che è quella più grande, 29 per 9, lascio via i centimetri. Poi Hammerberg, c'è però soltanto il catecumenio, quindi la lascio in disparte. Zuglio è 25 per 11, quindi siamo molto vicini. Poi Kirchbichl von Laban, lontano da Aguntum, è vero, ma è 25, ma è 25 per 9, cioè è la stessa area più o meno dell'antica Zuglio. San Peter in Holz, che è Tiburnia, nuova chiesa, la vecchia è stata distrutta, è 22 per 9. Quindi siamo... Zucca è quella che ha scoperto Birbrauer, è 21 per 13. E ho lasciato da parte il martirium, che è una delle cose più importanti. le altre Hemmeberg, cioè Virunum, è rimasta sempre lì, e 21 e 8, 21 per 8. Le altre, quelle di Castello, sono tutte sotto. C'è un distacco abbastanza notevole perché Heuschügel ha 20, pressa poco per 12, e poi si diversificano anche, anche per quello che è la condizione del terreno. Ora, evidentemente questo elemento è un elemento fondamentale, viene da Aquileia, perché non fa altro che in sostanza riprendere la vecchia aula teodoriana di Aquileia del principio del IV secolo, riprende anche il modulo di Santa Eufemia o di Santa Maria delle Santa Maria di Grado e di parecchie altre chiese. È evidente che per esportare, diciamo, siamo nel VI, VII secolo, queste chiese che ho nominato, ci doveva essere un rapporto. Un rapporto personale e un rapporto evidentemente anche giuridico fra la chiesa matrice, che è Aquileia, e le chiese dei vescovadi suffraganei. E che è evidente che in quelle terre c'era della gente, quindi romani, sì. I romani, che recepivano e sentivano e capivano il significato di questa costruzione, che è diversa da tutte le altre costruzioni delle chiese del Veneto o della Lombardia o del Piemonte. È chiaro quindi che, come lei giustamente diceva, l'elemento romano si è mantenuto con una certa forza, io direi, in questo caso, perché è riuscita a imporre anche ai franchi, perché Virunum, Maguntum, Etebur e Teurnia sono diventate per un certo momento delle diocesi franche, franco-austrasiane, sì. Dove Teodeberto e Teodebaldo avevano messo dei loro episcopi italiani. Ecco. Episcopi Galliano, che per una sede poi fece scappare a rotta di collo nel 563, è evidente che la popolazione voleva la costruzione come veniva da qui. Cioè era una popolazione romana che in un certo senso contestava l'elemento barbarico. E qui poi bisognerebbe introdurre l'altra questione più grossa, che è una questione che potrebbe rientrare nel mio campo di giurista. Che valore ha e che valore aveva il fatto di considerare federati queste popolazioni? Ich möchte herzlichst danken für diese Bereicherung und Vermehrung dessen, was ich Ihnen bieten konnte. Der Historiker ist deswegen froh um diesen Beitrag, weil es ja doch bei uns, auch bei den Bayern, die scharfe Kontroverse gibt, ob der Ostalpenraum nach Sirmium, Sremska Mitrovica, orientiert war, oder nach Aquileia. Es gibt hier die Überlegungen von Gamba, nicht von Regensburg vor allem, aufgrund von Sakramentarien, hier Verbindungen mit, das ja von einem Apostelschüler, nicht dem Namen nach gegründetes Syrmium bestanden haben. Aber es ist, das ist Einfluss von Aquileia hier nicht zu übersehen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja Chur nach Mailand gehört, ja. Milan gehört, ist hier der Einfluss von Aquileia nicht zu übersehen. Und ein Einfluss, der nie aufgegeben wurde. Was die Päpste des 8. Jahrhunderts den bayerischen Bischöfen schrieben, dass die römische Kirche niemals etwas aufgibt, sie meinen Pannonia, nicht Method Zürich in diesem Streit, das gilt schon für die aquileensische Kirche des früheren, des 8. Jahrhunderts. Denn man hat eben, und das ist diese berühmte Urkunde von 811, man hat eben dem Karl dem Großen gezeigt, hier sind die Synodalbeschlüsse, hier sind die Unterschriften der Kirchen. Ja, und da steht dann nicht Noricum dort. Ja. Sondern Carantana Provincia. Das scheint mir ja auch, man hätte ja auch mit Noricum operieren können, aber es haben die Aquileenser Noricum weggelassen, den Anspruch aber unter dem Namen Carantanisch aufrechterhalten. Und es ist nur wegen der Priesterbänke noch etwas kurz hinzuweisen, ich möchte darauf hinweisen, auf die Sammlung, die in der Akademie der Wissenschaften, Denkschriften 145 herausgekommen ist, die Völker an der Donau, in der mittleren und oberen Donau, im 5. und 6. Jahrhundert, wo auch ein längerer Aufsatz von Hans-Dietrich Kahl erschienen ist, über diese Problematik, über die Aquileia-Tradition in Carantanien, die Salzburger zu verdrängen versuchten. Salzburger vorhin. Ja, nicht die Salzburger Conversio, für die gibt es den Patriarchat von Aquileia überhaupt nicht. Nicht? Man schreibt hier nicht mehr, sondern, aber es gibt bei Aguntum immerhin den Ort Patrasdorf, Patriarchesdorf, das Dorf Vico des Patriarchen. Was? Patriasdorf, danke schön. Und es gibt natürlich dann Probleme. Ja, allerdings das Schicksal, die Kirche von Aquileia war erfolgreicher jedenfalls in Kärnten und in Carantanien als die Freisinger, die ja auch hier waren, aber ja, die dann noch stärker zurückgedrängt wurden. Nicht? Die haben ja dann Grundbesitz behalten, aber keine Jurisdiktion. Ma forse questi rapporti con Frisinga e Salisburgo sono effettivamente dell'epoca carolingia, dopo il 776, quando Aquileia è un po' in ribasso, che Carlo Magno non ha molta simpatia per il Friuli. Paulinus und Arn waren doch eigentlich seine beste Umgebung. Und dann bitte hat er doch den Friulanern die Eroberung des Avarenreiches zugestellt, weil er selbst mit seinen Pferden. Quando però. Sono morti tutti i Longobardi, perché la nobiltà longobarda in Friuli è stata completamente distrutta dopo il 776. Noi sappiamo, dopo Gottgauden, è vero, noi sappiamo appunto che dai diplomi quante erano state le confische fatte da Carlo Magno e continuate magari. E sappiamo anche che Carlo Magno, per esempio, al patriarcato di Aquileia, fino a quando c'è come patriarca situato, ti guardo, non rilascia nessun documento. Il primo diploma è del 792 per Paolino, quando Paolino, che era il capo probabilmente della frazione filo-romana, filo-franca, nel 776 diventa, viene imposto come, come patriarca. Ma prima, salvo che il monastero di San Pietro a Sesto Regna, che era filo romano e quindi filo franco, non ci sono diplomi per il Friuli. Il Friuli viene dimenticato, capisci? Che dopo, bon gré, mal gré, non ci sono più, non c'è più la nobiltà friulana longobarda, ma c'è una nobiltà friulana franca o filo franca, e quello si capisce con si affianca al conte Erich e combatte onestamente nel ring degli avari, dove però si trova un vecchio compagno di Rodgaudo, conte Aione, che era scappato dagli avari e viene riacciuffato nel ring degli avari. Poi dopo rientra in grazia di Carlo Magno. È l'unico elemento, l'unico esempio di un longobardo, chiamiamolo puro, che passa a Carlo Magno. Das, wenn man nämlich das Jahr 811 für diesen Augenblick bedenkt, dann ist man natürlich schon, Pippin ist tot, oder lebt der Pippin noch, Karl der Jüngere ist tot, es ist also in einer Situation, man zieht diese Grenze, weil die ja auch eine Grenze, eine Staatsgrenze werden soll. Sie ist es dann nicht nur mehr kurz geworden oder kaum geworden. Ja, ich danke auch für diesen Hinweis. Sie meinen also, Karl der Große hatte keine Sympathie auch am gegen Ende seines Lebens nicht. Non direi proprio. Aber ja. Herr Kurze. Ja, Herr Kurze, entschuldigen Sie. Wenn ich noch was fragen darf, ich weiß nicht, ob ich das sage. Ja. In Ihrem Vortrag sprachen Sie an, ich möchte das nur noch mal vorziehen, dass Wege für die römische Überlieferung ergraben worden seien in Säden. Und da wir ja nun Säden besuchen werden, möchte ich mehr die Frage an Herrn Bierbauer richten, wie das aussieht. Korrespondiert, das ist das Fahrwasser. Ist es noch warm? Bezüglich der germanischen Aufsiedlungsindizien im 7. Jahrhundert hier im südlich des Brenners. So, ist die Frage so richtig verstanden von mir? Ja, so nein, ob das da dieser romanische Prof geht. Um die romanische Tradition, die sich gegenübergehalten hat, wie soll das gehen? Ja, das ist über die Kirchenkontinuität in Säben durchaus erweisbar. Ne? Daran ändert sich nichts. Eine andere Frage ist, wie früh man mit bajuwarischer Präsenz südlich des Brenners hier rechnen muss, von der ich bislang immer glaubte, erst Ende mit dem Kastrom, mit dem Grafen von Bozen, ich weiß nicht, 680 rum eben, 679, ja, geht es damit früh, ist das die erste Quelle, die uns das aufzeigt, oder bereits früher, aber das sind zwei verschiedene Stränge. Das Romanische ist über die Kirchenkontinuität in Säben mit Sicherheit erwiesen. Was anderes ist, meine Meinung, nicht vor 700 mit einer bajuwarischen Aufsiedlung zu rechnen. Die muss man neu überdenken aufgrund von Neufunden in Säben, über die ich mir selbst noch nicht schlüssig bin. Jedenfalls die eine Agilolfinger-Siedlung, also bayerische Siedlung im Pustertal, würde ich sehr stark unter Tassilo den Dritten oder schon vorher annehmen. Schon vorher annehmen. Also das sind doch diese Tassilo-Namen, die Grimwald-Namen, nicht die es da im Pustertal gibt. Und ich glaube, dass man die mit gutem Gewissen jedenfalls ins frühe 8. Jahrhundert setzen darf. Ich würde mich nicht trauen, weil Ortsnamen ja kein Marschall keine Jahreszahl dran haben, würde ich mich nicht trauen, sie früher hinzusetzen. Aber ich habe deswegen auch von 610 wahrscheinlich schon 595, 92, 95, muss man mit einer militärischen Präsenz der Bayern südlich des Brenners rechnen, weil sie in die Provincia Sclavorum Uli Noricum einfallen. Aber hier muss man auch differenzieren zwischen Militärunternehmung und einer Aufsicht. Ganz genau. Nicht? Das habe ich ja auch betont. Ja, und der Archäologe ist ja stärker fixiert, sicherlich auch im historischen Interesse, Aufsiedelvorgänge und nicht Einzelunternehmung. Und auch für die Geschichte eines Landes ist ja nun so wichtig, auch diese Auseinandersetzungen in 610 waren. Ja. Und auch vor 600, es geht ja schon vor 600 los mit diesem Bayernslawen. So wichtig diese Dinge sind, sind natürlich in der historischen Dimension Aufsiedelvorgänge, meine ich, doch ungleich wichtiger. Und das ist die Frage eben auch für die Südtiroler Landesforschung. Vor 700 oder eben mit dieser Ortsnamenschicht wie Dittenheim, Uttenheim, wie sie alle heißen. Uttenheim, nicht Uttenheim. Wobei ja die Philologen auch nicht wissen, wie man die scharf datieren kann. Das ist ja die Krux, nicht? Ja, aber es ist, ich würde auch meinen, so wie Sie gesagt haben. Herr Kollege Riedmann, ich glaube, die Datierung ist insofern sicher, dass sie vor 788 sind. Ja, gut. Das ist ja. Und dann sind wir auch die Variationsbreite nicht mehr sehr groß. Zwei Generationen. Die zwei Generationen, das finde ich, ist von unserem Fach her gesehen, von der Archäologie natürlich immens viel. Wir können da sehr viel schärfer die Dinge fassen. Ich bin auch kein Linguist und Sie auch nicht, aber dieses Uttenheim, Dietenheim und diese Dinge, das sind jedenfalls nach 788 unmögliche Dinge. Das ist klar. Denn auch unter Ludwig dem Deutschen, da ein bisschen eine Tassilo-Romantik einzusetzen scheint, ich betone, scheint, das kann falsch sein. Wissen Sie, das ist der Punkt jetzt auch wieder, wo diese Dinge klar werden, die ich auch vorhin versuchte einzubringen. Eine militärische Präsenz etwa bei den Franken 536, 37 zur kurzfristigen Sicherung von Gebieten ihrer, sie müssen ja ihre Rückzugsbasis und ihren Nachschub, beides müssen sie ja sichern bei ihrem venezianischen Abenteuer. Also ich muss sagen, aber ob das zu einer diesen Herren, lesen Sie bei Bogner nach, diesen Herren, die haben jeder Logistik im Berg. Umso die sind besser. Losgeschickt worden, wenn er zurückkommt, ist gut, wenn nicht, kann man nichts machen. Das kann man wohl oft sagen. Umso besser im Sinne der Skepsis, die ich anmelde. Ich vermag nicht zu sehen, wie man sowohl in der Ostgotenzeit wie in dem Fränkischen und in der Mezzo da vor allen Dingen, wie auch dann in dem Ausgreifen frühester bayerischer Siedlung über das tirolische Inntal hinaus, hier historisch klare Fakten beibringen kann, ich sehe das nicht, Herr Wolfgang, tut mir leid. Also wir haben fürs Oberinntal die Hulsigau, 8. Jahrhundert. Das ist klar. Südlich Brenner meine ich jetzt. Südlich des Brenners. Und Pustertal. Südlich des Brenners ist 769 die erste Urkunde. Ja eben, das ist genau meine Skepsis, wie wollen wir eine Sicherung dieser Gebiete, die mehr ist als nur jemand Posten, der gerade an den Durchzug eines Heeres sichert. Wie wollen Sie dies nachweisen? Ich habe zwar heute schon eine Nachricht von 680 ungefähr, dass in Bozen ein Graf, die erste Nachricht, der Graf hier genannt wird und der herrscht über Bozen und die Umgebung. In Kastel. Jawohl. Castrum Bozanum et Reliqua Castella heißt. Das war die erste sichere Nachricht, die auf eine planmäßige Präsenz, Aufsiedlung, wie wir sagen. Aber, und dann in der Vita Corviniani die Situation oben in Mais, wo es einmal bayerisch, einmal langobardisch ist, das ist also umstritten, das geht hin und her. Ich habe es vorher. Keine Zeit. Ja, na, das ist ein bisschen jünger, 27. Alles spät. Nein, vor 650 gibt es meines Wissens keine schriftliche Quelle, die irgendeinem Bayern südlich des Brenners nachweisen ließe, aber auch das gleiche gilt fürs Inntal. Auch im Inntal haben wir keine Bayern lokalisiert vor, ich weiß nicht, das sind die, das nur kommt nach dem 8. Jahrhundert. Gut, da kann die Archäologie einspringen. Da haben wir jede Menge bayerische Reihengräberfelder. Das ist gesichert. Wie weit reichen die rein? Die frühesten bayerischen Reihengräberfelder sind nach dem neuesten Stand, den wir von unserer Chronologie und von der Quellenkunde her haben, um 600. Da geht es schon los. Pfaffenhofen? Ja, zum Beispiel. Also in dem ganzen Gebiet westlich und östlich von Pfaffenhofen. Das ganze obere Innental also ist... Wo auch die germanischen Ortsnamen, wie Plauling und... Ja. Da ist bis so 580, 90, 600, müssen zum Essen gehen, ist das klar. Aber ich meine ja nun das Ausgreifen über den Brenner und das Pustertal. Also in die inneralpinen Landschaften. Ich meine, wenn man denkt, dass ein militärischer Zug, dann würde ich sagen, der Odoaker hat gesiedelt bis an die Donau, nicht? Er führt aber jederzeit einen Kriegszug durch, nicht? Ja. No? Nein, wir kennen wohl. Fare una domanda che mi sembra che sottintenda un problema molto importante, il problema è quello dei tribuni, no? Tribuni nominati nella Villa Severini, Faviasis. Castrabattava, eccetera, no? Sì. Ecco, questo problema che sottintende quello di Castra studiato da Schneider, direi, insomma, no? È per noi italiani particolarmente interessante perché certi lavori che riguardano il territorio italiano, per esempio penso a un lavoro di Campana sul Tribunatus Decimus della pianura Ravennate, un altro lavoro del Bullo su Furian Filatiera, in pratica sta svelando un po' il problema che il Tribunatus bizantino, come distretto fiscale, amministrativo, militare, eccetera, è probabilmente il precedente del Castaldato Longobardo. Ecco, allora, siccome io ho visto un lavoro del DAX relativo specialmente alla zona della Valle del Danubio, in particolare Kelsgau, Celeseum, Castrum, e lì mi sembra accennato il problema che appunto a noi interessa particolarmente, quello della continuità territoriale tra un castello tardo antico e un Gau, in questo caso Pagus. Ecco, non so se in questo caso è Romanico o Bavaro perché siamo direi a confine. Comunque abbraccia le due rive del Danubio. E quindi questo è molto interessante, perché è un distretto che sembra essere continuato dai fines romani al Gau. Ecco, quindi questo problema del tribunato ne sottintende poi un altro, che è quello della centena e della scudassia. Mentre ho visto una serie di lavori relativi appunto specialmente alla zona alemannica, non ho visto, sarà stata ovviamente colpa mia, un qualcosa sulla centena appunto bavara. Ecco, perché il problema è questo, un po' seguendo l'indicazione di Bognetti, no? di legare il problema alla territorialità e quindi alla continuità eventualmente dei distretti. Ho finito. L'ultimo problema è quello più grosso, è poi quello dei ducati, ovviamente la continuità eventuale dei ducati rispetto a delle forme organizzative tardo antiche. Ich danke schön, ich hoffe, dass ich alles verstanden habe, aber ich habe vor allem das Wort Pagus verstanden und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Pagus wird sicher spätestens zur Karolingerzeit, sich in Organisationsform weit in die Germania hinein, nicht weit in die sogenannte Germania Libera hinein. Daher sind die eher fränkisch ausgerichteten Historiker, Franzosen wie Deutsche, eher geneigt, den Pagus als germanisch anzusehen. Hingegen die Bayern, vor allem die Arbeiten von Gertrude Hamm und Gertrude Diebolter, die, meine ich, zu stark kritisiert worden sind und von der westdeutschen, eher fränkisch orientierten Forschung doch in den Hintergrund gedrängt. Die doch sehr genau zeigen, dass hier eine Kontinuität, eine territoriale Kontinuität, so wie sie es verlangt haben, eine Kontinuität territoriale gewesen sein muss. Ja, ja. Wir haben Regensburg, Castrum oder Castra eigentlich noch, das ist eine alte Antike, Regensburg, Donaugau. Wir haben Künzing, Quintanis, die westlichste Station des Straubing. Künzing ist auch erwähnt als Quintanis in der Vita Severini. Künzingau. Wir haben den Passau Bojotro, Rottachgau. und natürlich den Pagus Jogoacensium, das ist der Salzburgau. Und dieser Salzburgau reicht von Dietmoning bis ins Dennengebirge hinauf. Der südliche Teil ist die Romania Celtica, oder wie wir sie nennen. Der nördliche Teil ist das Gebiet der Walschen Orte und der überwiegenden Mehrheit germanischer, bayerischer Namen. Trotzdem bildet er eine Einheit, obwohl hier einmal eine Sprachgrenze geherrscht haben muss, beziehungsweise obwohl er zweisprachig eine bilingue Population gehabt hat. Ich möchte also nicht so weit gehen wie die bayerische Forschung, die eine Grenze durch Bayern hindurch annimmt, Pagi im eigentlichen Dukatus der Agilolfinger, keine Pagi unter den Hursiern, weil das ja sinnlos ist, wir haben einen Pagus Poachpintal, nicht in Tirol, das wäre ja sinnlos. Nicht? Aber ich würde doch sagen, dass Diebolter Prinz in diesem Fall und andere Recht haben, wenn sie für Bayern und damit für das westliche Österreich, aber, und das würde ich jetzt ergänzen, auch für den kurrätischen Bereich, die alten Pagus-Einteilungen annehmen. Wenn sie das kurrätische Urvario hernehmen, so haben sie die Einteilung in Pagi. Und diese Pagin heißen Pagus Drusinagau, der Drusengau zum Beispiel. Nun, was ist romanischer als Drusiner? Ja, ja, das ist und nicht. Also ich würde hier sagen, und zwar sind diese Einheiten, das fällt mir gerade ein, so interessant geblieben, dass es sogar die Contradictio gibt eines Pagus Desertus Valgau, Romanengau. Einen Pagus Desertus Valgau, in einer Urkunde von 763 für Charles. Haben Sie es gefunden? Dankeschön. Ja. Da ist das der Antwort. Wir müssen leider aus Zeitgründen schließen. Darf ich fragen? Darf zum Prozedere Folgendes noch sagen. Die Fortsetzung der Diskussion zum Vortrag von Herrn Kollegen Wolfram wollen wir aus Zeitgründen morgen weiterführen, und zwar in Kombination mit dem Referat von Herrn Dopsch. Hier stehen doch immer wieder auch ähnliche verwandte Probleme. Hätten wir sie jetzt weitergeführt, würde dies bedeuten, dass das, was ich heute Morgen an sich einleitend aus der Sicht des Archäologen vortragen wollte, quellenkundliche methodologische Probleme entfallen würden. Und ich meine doch in einem solchen Seminar, das sehr stark interdisziplinär ausgerichtet ist, sollte man darauf nur unschwer verzichten. Weniger, weil ich es vortrage, sondern im Interesse der Sache, meine ich. Ich bin sehr stark erkältet. Ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Dankeschön. Einleitende Bemerkungen zu dem Seminar Romanen und Germanen im Alpenraum 6. bis 8. Jahrhundert, wie gesagt, aus der Sicht des Archäologen. Erstens, die Beschäftigung mit diesem Thema heißt vor allem, sich mit dem Problem des Überganges von der Antike zum Mittelalter zu befassen. In die historische Realität der Spätantike und des frühen Mittelalters eingebettet, bedeutet dieses konkret germanische Landnahme und Aufsiedlung in einer seit langem romanisierten, also letztlich romanischen Kulturlandschaft. Es ist also dies jene altbekannte Problematik, mit der sich der Historiker in allen germanischen Staatengründungen auf ehemals reichsrömischem Boden seit langem auseinanderzusetzen hat und sowohl in der Untersuchung von Einzelsträngen bezogen auf die beiden unterschiedlichen Ethnika, Germanen und Romanen, als auch in der Erforschung des Neben- und Miteinanders dieser beiden so gegensätzlichen ethnischen Gruppen bedeutende Fortschritte erzielt hat, nicht dies erst seit Alfons Dopsch. Kontinuität oder Diskontinuität stehen sich längst nicht mehr alternativ in wichtigen Kontinuitätssträngen gegenüber. Die verschiedenen Ausprägungen der Kontinuität wie etwa Siedlungs- und Bevölkerungskontinuität auf Seiten der einheimischen, romanisierten Bevölkerung oder auf den Untersuchungsfeldern Wirtschaft, Produktion, Kunst, Architektur, Tracht, Ess- und Trinksitten, Namengebung, Verwaltung und Sprache. Diese Untersuchungsfelder sind zwar längst aus historischer Sicht nicht regional und zeitlich auch nicht gleichwertig befriedigend untersucht. Dennoch sind die hier durchlaufenden Linien und damit auch die Romanisierung der germanischen Bevölkerungsgruppen freilich mit unterschiedlichen Wertigkeiten in den genannten Untersuchungssträngen von der historischen Forschung in den letzten Jahren immer stärker herausgearbeitet worden. Die hier vertretenen Kollegen der historischen Disziplinen, der Rechts- und der Geldgeschichte sowie auch der Philologie werden dies ja weiter deutlich machen. Wie steht es aber nun um den Beitrag der Archäologie im Rahmen der angesprochenen Kontinuitätsforschung? Und nur für diese Wissenschaft kann ich hier sprechen. Voraussetzung, sich in die Kontinuitätsdiskussion einzuschalten, sind zunächst einmal die Herausarbeitung der germanischen, also für unser Arbeitsgebiet, das mittlere und östliche Alpengebiet, der ostgotischen, der langobardischen, weiter westlich dann aber auch der burgundischen und der alamannischen Komponente, also der germanischen Stränge, sowie der archäologischen Hinterlassenschaften der weiterlebenden einheimisch romanisierten Bevölkerungsgruppen. Dem Archäologen stehen hierfür, also im Wesentlichen für die ethnische Indikation, dem Archäologen stehen hierfür die beiden entscheidenden Quellengruppen, nämlich die Grabfunde einerseits und das Siedlungswesen andererseits als Untersuchungsstränge zur Verfügung. In den folgenden einleitenden Bemerkungen soll also der Stand der Forschung, die derzeitigen Probleme und der daraus abzuleitende gegenwärtige Stellenwert der Archäologie in der interdisziplinären Arbeit an der Kontinuitätsdiskussion von der Antike zum Mittelalter dargestellt, aber auch und vor allem die künftigen Chancen dieses Faches bei einer gezielten Quellenvermehrung dargestellt werden. Von einem ursprünglich für diese Tagung vorgesehenen und auch ursprünglich von mir angemeldeten Beitrag mit dem Titel Romanen und Germanen im östlichen und mittleren Alpengebiet im 6. und 7. Jahrhundert, ein Beitrag zur Kontinuitätsfrage, sehe ich gerne ab, da mein Freund Mario Pozzi über ein nahezu gleichlautendes Thema ja hier referieren wird. Ein ähnlicher Beitrag, wie eben zitiert, meinerseits mit dem Titel Die germanische Aufsiedlung des östlichen und mittleren Alpengebietes im 6. und 7. Jahrhundert aus archäologischer Sicht, befindet sich überdies derzeit im Druck. Er wurde 1980 anlässlich der Tagung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Neustift bei Brixen vorgetragen. Zweitens, nun also zum Stand der archäologischen Forschung und der hieraus erwachsenden Aufgabenstellung, der sich die Vor- und Frühgeschichte, so heißt in Mitteleuropa mein Fach, konfrontiert sieht. Ich beschränke mich hierbei paradigmatisch auf das östliche und mittlere Alpengebiet. Sie sehen hier diesen Ausschnitt, also auf den ostgotisch, langobardisch und nur von Norden her bajuwarisch, am Rande bajuwarisch aufgesiedelten Raum. Mit anderen Worten, und das ist hier diese Karte, kirchengeschichtlich um den Metropolitansprengel von Aquileia, das sind diese tischgravierten Linien, oder mit anderen Worten um die alten Provinzgrenzen eben der Savia, der beiden Logenprovinzen, des alpinen Anteiles der Rhaetia Secunda und Teile hier des nordwestlichen Venetia. Die westlich anschließenden alemannisch-fränkischen bzw. burgundischen Siedlungsräume sind sowohl inhaltlich als auch quellen- und forschungsgeschichtlich so stark von diesem Raum hier abweichend, dass sie in meinen Ausführungen außer Betracht bleiben müssen, aus Zeitgründen einfach. Dies wird freilich Herr Martin, wie ich weiß, nachholen. Nun zur ersten germanischen Komponente, die hier in Betracht kommt, also erstens die Ostgoten. Bitte das nächste Dia. Die ostgotischen Bodenfunde des Alpengebietes und in der oberitalischen Voralpenregion fallen leider als tragfähige Quellengattung für detaillierte siedlungsgeschichtliche Studien im Alpenraum jetzt und wohl auch künftig weitgehend aus, jedenfalls dann, wenn man sich nicht mit einem grob gerasterten Bild in der Makroregion zufrieden geben, sondern in die Untersuchung von Mikroregionen, also von naturräumlich umgrenzten Teillandschaften, eintreten will. Das Verbreitungsbild der ostgotischen Grabfunde jedenfalls ist zu schütter, was nicht nur an der auch für die folgende Zeit, also die Zeit der zweiten Hälfte des 6. und dann für das 7. Jahrhundert, zu beklagenden, ausgesprochen desolaten Quellenlage in ganz Italien und in dem von mir angesprochenen alpinen Raum liegt, sondern auch, dieses schüttere Bild liegt auch an der den Goten, den Ostgoten eigenen Grab- und Bestattungssitten. Nur die Angehörigen einer sozialen Oberschicht werden mit Beigaben in kleinen Grabgruppen zusammenliegend bestattet. Die Nekropolen des Populus dagegen kennen wir nicht. Ich verweise hierzu auf mein Buch Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in Italien aus 1975, wo hier nähere Begründungen niedergelegt sind. Soweit zu den nicht aussagefähigen ostgotischen Grabfunden bezüglich Aussagemöglichkeiten in der Mikroregion. Nun, ostgotische Siedlungen oder Wehranlagen andererseits sind derzeit noch nicht untersucht und fallen als Quellengattung derzeit vollkommen aus. Hier sind wir also ganz eben auf die schriftlichen Quellen angewiesen, wo uns zum Beispiel für das mittlere Alpengebiet als gesichertes, nördlichstes Gebiet ostgotischer Präsenz, etwa die wichtige Quelle bei Cassiodor, Varie 348, zur Verfügung steht. Sie kennen sie alle. Theoderich fordert ja hier, Zitat, die Universi Goti et Romani circa Verrucas Castellam Consistentes eindringlich auf, für den Fall kommender Gefahr auf dem mächtigen, bitte weiter, auf dem mächtigen jenseits der Etsch im Westen Triens gelegenen Inselberg, eben dem Dostrento, vermehrt Häuser zu errichten. Cassiodor beschreibt diesen nach allen Seiten, wie man ja hier gut sieht, auch beim Spazierengehen ja hier in Trient immer wieder so imposant studieren kann. Cassiodor beschreibt diesen nach allen Seiten natürlich geschützten Konglomerathügel. Zitat, in Campis Mediis Tumulus Saxeus in Rotundidate Consurgens Castrum Pene in Mundo Singulare Tenens Claustra Provinciae. Ich erwähne den Dostrento nicht nur, weil wir hier eben in Trient tagen, auch nicht, weil von Trient auch ein, bitte weiter, auch ein ostgotisches Frauengrab bekannt ist, sondern weil wir hier auf dem Dostrento erstmals auf eine Siedlungslage stoßen, die in den zeitgenössischen Quellen mit Castrum oder auch mit Castellum gelegentlich bezeichnet wird und die, wie wir noch sehen werden, von der einheimisch romanisierten Bevölkerung seit der Spätantike bereits, nicht nur hier in Trient, als kennzeichnender Siedlungstyp bis in das 6., 7. Jahrhundert hinein benutzt wurde. Auf dem Dostrento etwa verdeutlicht diese Siedlungskontinuität der Romanitas, bitte weiter, unter anderem eine ausgedehnte frühchristliche Kirchenanlage, zum Teil mit Beigaben führenden reichen Gräbern, unter anderem Goldbrokat, aber auch zeitgleiche romanische Gräber des 6. 7. Jahrhunderts, unter anderem mit einer Kreuzfibel und Armreifen, die 1914 bei der Trientiner Kirche St. Maria, bitte weiter, Maddalena gefunden wurden. Ich werde nun auf diese Castra, so etwa vom Typ Dostrento, und Castra und Castella als eine kennzeichnende Siedlungsweise der romanischen Bevölkerung, der Spätantike und des frühen Mittelalters noch zurückkommen. Also auf diese Anlagen, die hier so einmal nach der schriftlichen Literatur abkartiert sind. Zweitens die Langobarden. Dank einer von den Ostgoten abweichenden und mit dem merowingischen Mitteleuropa übereinstimmenden Grab- und Bestattungssitte, also der Anlage von großen Reihengräberfeldern, nicht mehr kleinen Grabgruppen, können wir eine Vielzahl von langobardischen Bestattungsplätzen in Italien nachweisen. Gegenüber der Ostgotenzeit zweifelsohne eine bessere Arbeitsgrundlage, für das germanische Substrat. Die ethnische Klassifizierung als langobardisch ist gesichert. Erstens, bitte weiter, Waffen- und Sporenbeigabe, also langobardisch gesichert, ethnisch, erstens durch das Kriterium der Waffen- und Sporenbeigabe sowie Reitzubehör beim Mann. Etwa hier, Waffen- und Sporenbeigabe beim Mann, etwa hier dargestellt an dem Kap 1 aus Cividale San Stefano in Pertica. Ethnisch gesichert als langobardisch zweitens, Dankeschön, durch die Zusammensetzung und das Aussehen des funktional notwendigen Trachtzubehörs der Frau, bitte weiter, also Zusammensetzung und Aussehen des funktional notwendigen Trachtzubehörs der Frau, wieder ein Beispiel aus Cividale, bei den Germanen eben die sogenannte Vier-Fibel-Tracht, zwei große Bügelfibeln, zwei Kleinfibeln. Drittens, Kriterium, bitte weiter, allerdings dies nur noch mit großer Einschränkung, noch die Zurüstung der Gräber selbst. Während diese drei Punkte für die ethnische Bestimmung bajuwarischer Gräber am Nordrand unseres Arbeitsgebietes, bajuwarischer Gräber am Nordrand unseres Arbeitsgebietes, bis zur Aufgabe der Beigabensitte in der Zeit um 700 noch verbindlich sind, gilt dies nicht mehr, die eben herausgearbeiteten ethnischen Kriterien, gelten diese nicht mehr so sicher für die langobardische Komponente und hängt bei ihr, bei den Langobarden, eben mit dem Romanisierungsprozess zusammen. Seine archäologischen Erscheinungsformen hatte ich auf der Mailänder Tagung beschrieben. Der Beitrag liegt seit 1980 gedruckt vor. Kurz zusammengefasst ergab sich folgendes Bild. Die Tatsache der Waffenbeigabe, eben Kriterium 1, bleibt in aller Regel als Unterscheidungsmerkmal für beide ethnische Gruppen bis in die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts erhalten, also das Kriterium für den Mann. Anders die Langobardin. War diese, die Langobardin, nach ihrer Einwanderung nach Italien 568 zunächst noch an ihrer gentil-langobardischen Volkstracht, die eben vorgestellte Vier-Fibel-Tracht, gegenüber ihrer romanischen Umwelt als Germanin noch gut erkennbar, so entfällt dieses Unterscheidungsmerkmal bereits in der ersten italischen Langobarden-Generation, also in der Zeit um 600. Diese nun als Folge des Akkulturationsvorganges auftretende Unsicherheit, langobardische, eben von romanischen Nekropolen, im fortschreitenden 7. Jahrhundert trennen zu können, verliert nur dann an Gewicht, wenn die Bestattungsplätze komplett, also auch mit ihrem ältesten Teil, ausgegraben vorliegen. Nur dann kann ich sicher werten, auch im Falle des vorliegenden Akkulturationsprozesses, wenn ich auch den Ausgangspunkt des Gräberfeldes, also den ältesten Kern der Einwanderergeneration auf Seiten der Langobarden kenne. Dieses komplett ausgegrabene Gräberfelder trifft leider nur in ganz Italien auf zwei Fundplätze zu, zum Glück auch auf die größten, Sie wissen, welche ich meine, Castel Trosino und Nocera Umbra, mit 257 respektive mit 166 Gräber, diese aber in Mittelitalien gelegen. Diese qualitativ schlechte Quellenlage, also nahezu keine vollständig oder auch nur überwiegend ergrabene Nekropolen, diese schlechte Forschungslage erlaubt es auch nicht, den reichhaltig spätantik-frühmittelalterlichen Fundstoff der Langobardenzeit, also ethnisch noch nicht unterteilt, in seiner Gesamtheit, wie er in den Museen schlummert, etwa auf Verbreitungskarten, bitte weiter, nach langobardisch einerseits und nach romanisch andererseits getrennt aufzutragen. Das ist wiederum die Kartierung des gesichert, ethnisch gesichert langobardischen Fundmaterials. Der Unsicherheitsfaktor in der Beurteilung der germanischen Komponente ist wegen der Waffenbeigabe weit bis in das 7. Jahrhundert hinein, wie ich sagte, naturgemäß geringer als bei der ihr im 7. Jahrhundert gegenüberstehenden romanischen Komponente. doch darüber, über diese Unsicherheit, Romanen und Langobarden im fortgeschrittenen 7. Jahrhundert ethnisch sicher trennen zu können, mehr im folgenden Abschnitt über die Romanen. Bitte weiter. Durch das Fehlen vollständig ausgegrabener langobardischer Gräberfelder im mittleren und im östlichen Alpenraum bestehen nicht nur die für das 7. Jahrhundert eben angesprochenen ethnischen Schwierigkeiten, es entfallen natürlich somit auch historisch wesentliche Einblicke in das Siedlungsgeschehen und in den Siedlungsablauf dieser Zeit, der Langobardenzeit. Nämlich mit Hilfe komplett erforschter Nekropolen die Beurteilung über den Beginn, möglichst auch über die Dauer und vor allen Dingen auch über die Größe der zum Gräberfeld dazugehörigen Siedlung. Lassen sich also mit dem vorhandenen, mit den Dissecta Membra, unter denen sich, wie gesagt, kein einziges Gräberfeld geschlossen ausgegraben befindet, lassen sich also mit diesen Dissecta Membra vor allem in der Makroregion, großflächig betrachtet, teilweise auch noch in der Mikroregion, nur die grobe Umschreibung des langobardisch besetzten Gebietes angeben, so entziehen sich aus den eben genannten Gründen der qualitativ so desolaten Quellenlage leider auch die so wichtigen, weil zeitlich sicher gestaffelt vorzustellenden Aufsiedelvorgänge, sowohl großräumig als auch vor allem in den Teillandschaften, völlig unserer Beurteilung. Hinzu kämen noch so zentrale Fragestellungen bei komplett ausgegrabenen Gräberfeldern, so zentrale Fragestellungen wie nach der sozialen Zusammensetzung einer Siedlungsgemeinschaft. Die Beantwortung derartiger Fragenkomplexe, wie ich sie eben streifte, ist für den Archäologen eine optimale Quellenlage vorausgesetzt, also im Wesentlichen komplett gegrabene Bestattungsplätze, heute methodisch durchaus möglich. Wie steht es aber nun mit der archäologischen Erforschung langobardischer Siedlungen, nachdem ich kurz zuvor von den langobardischen Gräberfeldern sprach? Wie steht es nun mit der Erforschung langobardischer Siedlungen selbst, die zu diesen Gräberfeldern gehört haben müssen? Diese oder auch nur überwiegend von Langobarden bewohnte Siedlungen auf dem flachen Lande sind, wie bei den Ostgoten auch, nicht in einem einzigen Falle erforscht und sogenannte, ich betone sogenannte, Kastellanlagen, etwa aus den Schriftquellen als langobardische Castra bekannt, nicht in ausreichender Zahl flächig untersucht. Die Bewertung dieser Castra, dieser sogenannten langobardischen Castra, dieser spätantiken, frühmittelalterlichen Castra und Castella im östlichen und mittleren Alpengebiet, bitte weiter, angefangen von den bekannten Anlagen in Friaul, die uns Paulus Diaconus überliefert, von Kormons bis Iblico, also die umrandeten, angefangen in der Problematik der Bewertung dieser Castra in Friaul zum Jahre 610 überliefert, bitte weiter, bis hin etwa zu jenen ebenfalls von Paulus genannten Castra in den Dukaten Trient und Verona. Sie wissen, ich meine hier jene Castra, die 591 von Paulus Diaconus genannt werden. Gerade die Bewertung dieser Anlagen, sowohl in Friaul als auch in Südtirol wie im Trentino, von Trentonicum bis nach Tesana, leitet über zu dem Abschnitt Romanen. Drittens, die Romanen. Bevor also diese Castra und Castella am Beispiel Friauls und hier unseres Arbeitsgebietes Südtirol-Trentino, bevor diese Castra und Castella als die für den Archäologen der Zeit und wohl auch noch für lange Zeit einzigen historisch bekannten und auch meist im Gelände lokalisierbaren spätantik-frühmittelalterlichen Siedlungstypen einer dem Forschungsstand angemessenen vorsichtigen Bewertung unterzogen werden sollen, seien noch die romanischen Bestattungsplätze, wie zuvor auch bei Ostgoten und Langobarden, zunächst kurz angesprochen. Die ethnische Klassifizierung dieser romanischen Bestattungsplätze ist ungleich schwieriger als etwa bei Ostgoten und Langobarden und, wie schon kurz angesprochen, mit sehr viel größeren Unsicherheiten behaftet als die Herausarbeitung, ich sagte es, der germanisch-langobardischen Komponente. Solch sichere Einzelmerkmale, wie dort die langobardischen Bügel und Kleinfibeln im 6. Jahrhundert und die Waffenbeigabe bei den Langobarden im 6. und 7. Jahrhundert, entfallen bei den Romanen selbstverständlich. Romanische Nekropolen können nur dann vorliegen, wenn auf größere Gräberfeldareale bestimmte Merkmalskombinationen zutreffen. Vor allem dann, wenn diese Gräberfelder und ihre Merkmalskombinationen zeitlich möglichst dem 6. Jahrhundert angehören. Das heißt, der Romanisierungsprozess bei den Langobarden im 6. Jahrhundert noch nicht ausreichend bei den Langobarden wirksam geworden war. Ich darf nochmals daran erinnern, dass im 7. Jahrhundert bei fehlender Waffenbeigabe romanisierte Langobarden von Romanen in den Gräberfeldern in aller Regel methodisch nicht mehr sicher zu trennen sind. Die für die romanische Bevölkerung in Betracht kommenden Merkmalskombinationen sind erstens, bitte die nächsten beiden Dias, mediterrane Trachtelemente bei der Frau, zum Beispiel Kreuzfibeln, Tierfibeln, wie solche Pfauen, Hähne, bitte weiter, Hahnenfibeln, Pfauenfibeln, ferner große Nadeln als Fibel, funktional als Fibelersatz, dazu auch Eisenarmreifen, bitte weiter, Eisenarmreifen und so weiter. Beim Mann wären dies, eben sprach ich von Frauen, Frauentrachtzubehör, beim Mann wären dies Bügelfibeln, bitte weiter, mit gleich breitem Bügel und Fuß. Alle diese Typen, die Sie hier sehen, mit einem gleich breiten Bügel und Fuß, mit Köpfen hier oben, für das 5. und 6. Jahrhundert, bitte weiter, und gleicharmige Bügelfibeln für das 7. Jahrhundert, als mediterrane Trachtelemente, als Einzelmerkmale. Zweitens, ich möchte ja die Kombination, die Merkmalskombination herausarbeiten, zweitens, die mediterrane Männer- und Frauentracht im funktionalen Trachtverband. Bei der Frau, bitte weiter, die Lage der stets einzeln von der Romanin getragenen Fibel, die in den Gräbern stets unterhalb des Kinnes gefunden wird, hier etwa eine solche Tierfibel, eine Vogelfibel. Also bei der Frau die Lage der stets einzeln getragenen Fibel unterhalb des Kinnes, bitte weiter, diese Lage, die wie bildliche Darstellungen dieser Zeit des 6. und 7. Jahrhunderts uns sehr klar zeigen, zum Verschluss dieser Einzelfibeln, Tierfibel etwa, oder auch Scheibenfibeln, zum Verschluss eines Mantels bei der Romanin dienten. Beim Mann, die Tracht als Ganzes angesprochen wiederum, wie bei der Frau, beim Mann die Einzelfibel, bitte weiter, an der rechten Schulter, etwa hier, Sie kennen das berühmte Mosaik aus Ravenna, beim Mann die Einzelfibel, etwa die mit gleich breitem Bügel und Fuß, die auch hier angegeben ist, zum Verschluss eines Mantels an der rechten Schulter. Ferner drittens bei den Romanen, bitte weiter, die weitgehende Beigabenlosigkeit der Gräber, nur als Ausnahme von der Regel der Beigabenlosigkeit finden wir Beigaben in den Gräbern. Viertens bestimmte Formen der Grabzurüstung, der Grabausgestaltung, etwa das Plattengrab oder gemauerte Gräber, dazu Kopfauflagen unter dem Kopf, als ganz spezifisch mediterrane, im 6. Jahrhundert jedenfalls noch sicher als mediterrane Grabzurüstungen zu erkennen. Fünftens die Mehrfachbestattung, mehrere Verstorbene, mehrere in einem Grab beigesetzt. Und sechstens selbstverständlich im Ausschlussverfahren das Fehlen der germanischen Komponenten, Waffenbeigabe, Vierfibeltracht in diesen Gräberfeldern, die im Verdacht stehen, romanisch zu sein. Noch einmal, je weiter wir uns im 7. Jahrhundert befinden, desto unsicherer wird die ethnische Interpretation von Grabfunden bei fehlender Waffenbeigabe. Dies ist auch der entscheidende Grund und nicht bzw. nur eingeschränkt die überwiegende Beigabenlosigkeit der romanischen Gräber, dass trotz umgekehrter Bevölkerungsanteile bei Kartierungen frühmittelalterlichen, hier etwa langobardenzeitlichen Fundstoffes, die langobardische Komponente gegenüber der romanischen Komponente deutlich überwiegt. Es müsste ja gerade umgekehrt sein. Bitte die nächsten beiden Dias. Sie sehen, etwa auf Friaul bezogen, ein deutliches Übergewicht zahlenmäßig der langobardischen Nekropolen, das sind die runden Punkte, gegenüber den sicher romanischen, das sind die Dreiecke. Es müsste umgekehrt sein. Oder, bitte weiter, in das mittlere Alpengebiet hinein weitergewandert. Nein, lassen Sie bitte nur. Nein, nein, zurück. Noch eins zurück. Oder im mittleren Alpengebiet eine doch relativ ins Auge springende, funddichte langobardischer Beschattungsplätze der Langobardenzeit, jetzt bitte weiter, gegenüber einer sehr kleinen Anzahl gesicherter romanischer Nekropolen. Nicht kartiert ist die große Fundzahl frühmittelalterlichen Fundgutes, das in den alpinen Museen liegt, bei denen eben nicht mehr methodisch sicher zu entscheiden ist, ist es romanisch oder ist es langobardisch. Also eine Verzerrung im Fundbild, die durch diese Unsicherheit der ethnischen Trennung vor allen Dingen im 7. Jahrhundert für uns leider konstatiert werden, für den Archäologen konstatiert werden muss. Zum Abschluss einige Bemerkungen unter dem Abschnitt Romanen zum Siedlungswesen des 6. 7. Jahrhunderts im östlichen und mittleren Alpenraum, zu einer Quellengattung also, die man für die Kontinuitätsforschung nach meinem Dafürhalten wird höher einschätzen müssen als die Gräberkunde. Die Siedlung höher zu bewerten als die Gräber selbst. Halten wir fest. Ostgotische und langobardische Siedlungen, das sagte ich, auf dem flachen Lande fehlen uns derzeit vollkommen. Man wird diese Siedlungen, ostgotische und langobardische, zu einem beträchtlichen Teile im Zuge der Tertiation in weiter benutzten römisch-spätantiken Villae Rusticae vermuten dürfen. Dies setzt natürlich sehr sorgsame, vor allem die oberen, teils noch humosen Schichten einbeziehende Grabungspraktiken, die kaum festzustellen sind bislang, voraus. Dies gilt gleichermaßen, Nachweis ostgotischer, langobardischer Siedlung, für den archäologischen Nachweis der germanischen Population in den großen Städten. Auch hier müssen wir darauf warten, bis in großen Städten, etwa wie Aquileia, sehr sorgsame Grabungen, die humosen Schichten einbeziehend vorgenommen worden sind, weil das sind jene Schichten, wo eben das germanische Substrat im Siedlungsniederschlag anzutreffen wäre. Alles dies fehlt uns, wie ich sagte. Wir können hier nur auf die Einsicht der Denkmalpflegebehörden und auf dort verfeinerte Grabungsmethoden hoffen. Anders steht es nun um die sowohl historisch bekannten Castra und Castella, die im Gelände lokalisiert sind oder lokalisiert werden können, überwiegend, als auch um vergleichbare Anlagen, mit diesen Castra vergleichbare Anlagen, die nicht in den Schriftquellen aufscheinen. Also um befestigte und unbefestigte Siedlungen gänzlich unterschiedlicher Größe, auf natürlich geschützten Bergkuppen und Bergspornen, etwa in Flusstälern, aber auch in zurückgezogener Position, bitte weiter, sowie auf Inselbergen in Flusstälern. Eine von diesen Anlagen, die ich ebenso topografisch umschrieb, hatte ich Ihnen ja gezeigt, eben der Dostrento als Inselberg hier im Etschtal. Es leuchtet ein, dass zur archäologischen Erforschung dieser Anlagen viel Geld, viel Zeit und auch moderne Grabungsmethoden eingesetzt werden müssen. Nur die flächig untersuchten Siedlungen. Nur flächige Untersuchungen helfen hier weiter. Punktuelle Eingriffe in diese Siedlungsverbände, in den Castra und Castella, in diesen Höhensiedlungen, helfen nicht weiter. Nur ein vollständiges Ausgraben dieser Anlagen hilft uns hier, neue Einblicke zu gewinnen. So sind Siedlungen dieses eben genannten Zuschnittes bislang kaum vollständig oder überwiegend und modernen Grabungsanforderungen entsprechend untersucht. Warum? Es drängt sich hier die Vermutung auf, dass entweder die Bedeutung dieser Castra bzw. Castra-ähnlichen Anlagen für die Kontinuitätsforschung nicht genügend erkannt wurde, oder die Archäologie der überwiegenden Meinung der historischen Forschung folgend sich damit begnügte, in diesen Castra von Langobarden besetzte und teils auch von ihnen gegründete Neuanlagen zu sehen. Die Untersuchungen in einem dieser Castra durch den Referenten selbst in Invilino in Friaul, aber auch Streufunde in anderen Anlagen, die Sie auf der Verbreitungskarte bis hier nach Südtirol, Trentino sahen, widerlegen dies. Hierzu wenigstens einige skizzenhafte Ausführungen. In den anschließenden Gesprächen lässt sich dies leicht vertiefen. Bitte weiter. Bitte weiter. Die planmäßige Untersuchung des Castrum Ibligo beim heutigen Dörfchen in Velino Friaul von Paulus Diaconus, bitte weiter, hier noch einmal diese Anlagen, in Velino Ibligo von Paulus Diaconus, ebenso wie die anderen friulanischen Castra, anlässlich eines verheerenden Awareneinfalles zum Jahre 610 erwähnt, diese planmäßige Untersuchung von Invilino Ibligo hat ergeben, dass hier nur bestenfalls eine kleine, wenn überhaupt, eine kleine langobardische Besatzung stationiert gewesen sein kann. Bitte weiter. Dagegen konnte auf diesem nach allen Seiten durch natürliche Steilabfälle geschützten Inselberg, Paulus Diaconus spricht direkt von inexpugnabilis, konnte hier in dem Castrum von Ibligo eine kontinuierliche Besiedlung vom ersten nachchristlichen Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts erwiesen werden, ohne eine Zäsur, ohne einen Unterbruch. Träger dieser hier so deutlich fassbar, in einem Siedlungskomplex fassbaren Kontinuität war die einheimische, im Laufe der Kaiserzeit, im Laufe des 1. bis 4. Jahrhunderts stark romanisierte Bevölkerung, sodass in Ibligo in Velino über nahezu 7 Jahrhunderte Orts-, Siedlungs- und Bevölkerungskontinuität absolut gesichert ist. Einzige, aber wesentliche und archäologisch für uns feststellbare Veränderung in der Geschichte dieser Siedlung, bitte weiter, in der Zeit um 400 bzw. im frühen 5. Jahrhundert werden die bescheidenen Villa Rustica-ähnlichen Gebäude der Kaiserzeit, 1. bis 4. Jahrhundert, in Mörtelbauweise, traditionell errichtet, demontiert, bitte weiter, und zum Teil über diesen demontierten Villa Rustica-ähnlichen römischen Bauten und zum Teil auch neben ihnen rechteckige Holzbauten. Rechteckige Holzbauten errichtet, wohl im Aufgehenden mit Fachwerk zu denken, auf trocken gemauerten Steinsockeln errichtet. Bitte weiter. An einem Beispiel mag ich Ihnen das verdeutlichen. Sie sehen hier, etwa in diesem Gebäude mit den vielen Nebenräumen, einen Ausschnitt aus einer Villa Rustica, darüber, das wird demontiert, darüber gelegt, über das demontierte Mauerwerk des 4. Jahrhunderts, im frühen 5. darüber gelegt, Trockenmauern, auf denen dann Fachwerk im Aufgehenden saß. Also völlig unterschiedliche Bauweisen, abgesehen von den abweichenden Grundrissformen, agglutinierende Bauweise in der Kaiserzeit, lange rechteckige Häuser, einzeln stehend, ab dem 5. Jahrhundert. Diese Bauweise Fachwerk, also Holzbauten auf Trockenmauersockeln und diese rechteckigen Hausformen wurden im Alpenraum in Österreich, Jugoslawien und Oberitalien in den letzten Jahren erst, auf Ivelino folgend, stets sorgsame Ausgrabung vorausgesetzt, immer wieder seit dem ausgehenden 4. und 5. 6. Jahrhundert festgestellt. Ich nenne nur zwei Beispiele aus einer Kette dieser Belege, die in den letzten Jahren zutage kamen, für diese doch ja, sehr überraschende neue Bauweise, Holzhäuser. Ich nenne nur aus Niederösterreich Carnuntum, bitte weiter. Carnuntum, wo über der jüngsten militärischen Benutzungsphase des Lagers in großer Zahl Trockenmauerbauten, wie in Ivelino auch, also Trockenmauern mit Fachwerk im Aufgehenden errichtet worden sind und dort eben die Zivilsiedlung nach der jüngsten militärischen Nutzung des Legionslagers kennzeichnen. Oder springen wir nach Oberitalien, bitte weiter. Dieser Wechsel von Steinbauweise zu dieser Holzbauweise im Castel Cebrio bei Varese, auch hier bei den polnischen Grabungen und neuerdings bei italienischen Grabungen festgestellt, solche rechteckigen Holzhäuser auf Trockenmauersockeln. Selbst in Castel Cebrio und hier durch die Keramik und durch Münzfunde, durch eine sehr sorgsame Stratigraphie der polnischen Kollegen erarbeitet, in die Langobardenzeit datierbar. Bitte weiter. Einige dieser Trockenmauerhäuser, also Holzhäuser, hier im Ausschnitt. Durch die Stratigraphie, gesichert durch sehr sorgsame Grabungsweise der polnischen Kollegen, fixierbar auf das 6. 7. Jahrhundert. Diese Bauweise, immer wieder und verstärkt, ab 400, ab dem frühen 5. Jahrhundert, Holzbauten zu errichten, diese Bauweise darf inzwischen als typisch romanisch für das 5., 6., 7. Jahrhundert bezeichnet werden. Und ich bin sicher, dass in den Kärntner Anlagen ein Gleiches zu beobachten sein wird. Ich weiß nicht etwa, was in Teurnia oder auf dem Ulrichsberg übersehen worden ist. Es ist ausgesprochen schwierig, Trockenmauern festzustellen, die nicht im Mörtelverbund sitzen. Sie werden archäologisch sehr leicht übersehen. Zu dem Castrum von Ibligo, aber auch zur romanischen Bevölkerung, die um das Castrum Ibligo herum in der Talschaft des oberen Tagliamento siedelte. Zu diesem Castrum, zu dieser romanischen Siedlung, wie ich jetzt sagen möchte, gehörte eine große Kirchenanlage des 5. bis 6. Jahrhunderts, und zwar auf dem Nachbarhügel zum Kastellhügel gelegen. Sie besteht aus einer Aula mit dieser heute Morgen angesprochenen Priesterbank, Presbyterium, Solia zur Austeilung der Eucharistie, mit Nebenräumen und einer Trikora, in der hier, nicht eingetragen, sondern ein Grundrissplan, sich ein Taufbecken befand und hier oben eine Reliquiendeponie. Die Anlage, die Größe dieser Anlage, immerhin, um eine Größenvorstellung zu geben, fast 40 Meter ist der ganze Bau lang. Dazu, zu dieser Doppelkirche, Trikora plus Aula, gehörte ein gleichzeitiges, leider zerstörtes Gräberfeld. Bitte die nächsten beiden Dias, um einen Einblick in diese Kirche zu geben. Sie sehen hier die Reste dieser spätantiken Kirche mit Priesterbank, Presbyterium, Kirchenschiff mit Mosaiken ausgelegt, Stifterinschrift und so weiter. Bitte weiter. Hier das Presbyterium mit der Priesterbank etwas näher. Auch ein Ambo gehört dazu. Nach einer Brandkatastrophe Ende des 6. Jahrhunderts, der diese Kirche zum Opfer fällt, wird sie demontiert, einplaniert und ohne Zäsur, ohne zeitlichen Hiatus, wird über dieser demontierten spätantiken Kirche des 5. 6. Jahrhunderts spätestens in der Zeit, also um 600, frühes 7., eine neue Kirche errichtet, die dann, und zwar von einem simplen Rechteckgrundriss, nicht mehr den alten liturgischen Gegebenheiten, etwa Priesterbank und so weiter, folgend. Ein einfacher, rechteckiger Grundriss wird über diese, ab um 600, frühe 7., über die demontierte ältere Kirche erbaut. Diese jüngere Kirche bleibt in Benutzung dann bis an das Ende des 8. oder in das frühe 9. Jahrhundert. Halten wir für Ibligo in Velino fest. Neben vielen Einblicken, die erstmals auf so breiter Basis in die materielle Kultur und in die Siedlungsweise der romanischen Bevölkerung möglich waren, Keramikstudien und so weiter, Bauweise, Holzbauweise, ist nochmals das Hauptergebnis der Grabungen im Castrum Ibligo in Velino festzuhalten. Es lässt sich in diesem Siedlungskomplex keinerlei Unterbruch feststellen, der mit der Landnahme der Ostgoten und Langobarden verbunden werden könnte. Es lassen sich aber andererseits auch keine ostgotischen, langobardischen Siedlungsspuren in dem Siedlungskomplex auf dem Castrum, im Castrum von Ibelinus selbst nachweisen. Bitte weiter. Es stellt sich also nun die Frage, wie nicht nur die anderen friulanischen Castra neben Ibelino, sondern auch etwa jene von Paulus Diaconus für Südtirol und das Trentino, Paulus 3,31, überlieferten Castra und Castella zu beurteilen sind. Langobardische Militäranlagen, wie die historische Forschung meist annimmt, oder doch mehr am Beispiel des komplett gegrabenen Castrum Ibligo orientiert, kontinuierlich mindestens seit dem späten 4., 5. Jahrhundert belegte Romanensiedlungen in von Natur aus geschützter Position. Letzteres, nicht langobardische Militäranlagen, nicht von den Byzantinern übernommene, von den Langobarden übernommene und ausgebaute Militäranlagen, keine a priori als langobardische Siedlungslagen zu bezeichnenden Dinge, sondern romanische Siedlungen in geschützter Position. Dieses lässt sich auch für Südtirol an einzelnen Beispielen bereits jetzt allerdings nur ansatzweise erkennen. Ich möchte ein Beispiel hierfür, für die Beweisführung, dass auch in Südtirol hiermit mit dem Beispiel Ibelino, mit der Interpretationsmöglichkeit Ibelino zu rechnen ist, anführen. Tesana, Tisens, das am nördlichsten gelegene Wiener Castra, die ja Paulus zum Jahre 591 nennt. Tesana, nur dies als Beispiel. Bitte weiter. Das Castrum Tesana, Tisens, hier ein topografischer Ausschnitt, hier oben gelegen. Das Castrum Tisens ist wohl auf der Höhensiedlung St. Hippolyt, südlich von Meran, bitte weiter, auf der rechten Edge-Seite zu lokalisieren. Im höchsten Punkt, 758 Meter hoch gelegen, handelt es sich um eine vielfach gegliederte, bitte weiter, Hochterrasse in Sichtweite der Via Claudia Augusta. Leider seitenverkehrt. Ja. Nein, doch nicht. Immerhin ist von dieser Hochfläche, die wir mit dem Castrum Tesana identifizieren dürfen, immerhin ist von hier kennzeichnendes Fundmaterial bekannt. So eine kreisaugenverzierte romanische Hakenkreuzfibel, bitte weiter, eben eine der vorhin angesprochenen romanisch-mediterranen Fibelformen des 6. und 7. Jahrhunderts. Sie wurde unterhalb des Kirchleins St. Hippolyt in Araun bei einer römischen Zisterne gefunden. Ferner stammen von diesem Hügelplateau ein ostgotenzeitliches romanisches Fibelbruchstück, eine ritzverzierte langobardenzeitliche, wohl romanische Bronzefibel mit halbrunder Kopfplatte, Gürtelzubehör des 7. Jahrhunderts sowie Keramik des 5. bis 7. Jahrhunderts, darunter Mittelmeer-Sigillata. Ferner, und das ist bitte weiter, für das, was ich hier ausführen wollte, besonders wichtig. Ferner wurde von dem Hochplateau des Castrums eine kleine eiserne Fibel gefunden, die Nummer 3, hier oben kommt sie ins Bild, eine jener Fibeln, die ich vorhin ansprach, mit gleich breitem Bügel und Fuß, eine typische Leitform des 5. Jahrhunderts zu verbinden, nicht nur in dieser Zeit, auch danach eben mit dem romanischen Ethnikum. Also auch hier Fundmaterial romanischen Zuschnitts vom 5. bis in das 7. Jahrhundert. Es wäre also durchaus lohnend, eine dieser Anlagen in Südtirol sowie in Friaul Ibelino auszugraben. Siedlungsgeschichtlich sicherlich höchst interessant und wichtig, bitte weiter. Unter diesen Anlagen könnte man sich etwa Castelfeder, das Castrum Vetere, Castelfeder, das Enemase bei Paulus Diaconus wird es wohl sein, auszugraben. Bitte weiter. Auch eine jener von mir eben angesprochenen, durch die Natur nach allen Seiten mit Steinabfällen versehenen, naturausgeschützten Höhlensiedlungen. Etwa eine solche Siedlung würde sich lohnen, auszugraben. Archäologische Kontinuitätsforschung kann aber auch an anders strukturierten Plätzen ansetzen, nicht nur in oder an diesen Castra, sondern auch in kirchlichen Zentren. So etwa im frühchristlichen, bitte weiter, im frühchristlichen Bischofssitz Saviona Säben, hier oben eingetragen, seit dem ausgehenden 6. Jahrhundert, dann bis gegen Ende des 10. Jahrhunderts auf dem Säbener Berg oberhalb von Klausen gelegen, dort gesichert lokalisiert. Sein Nachfolger ist wie bekannt bis zum heutigen Tage Brixen, Klammer auf, Bindestrich Bozen, Klammer zu. Auch dieser Berg, Säben Sabiona, trägt alle zuvor beschriebenen Merkmale, bitte weiter, dieser Castra-ähnlichen Anlagen, auf diesem Lichtbild ist gerade diese Insellage, von der ich sprach, ja besonders gut zu erkennen. Bitte weiter. An vier Stellen dieses Berges erfolgten seit 1978 und erfolgen, muss man sagen, seit 1978 durch den Referenten hier ganzjährige Ausgrabungen an vier Stellen, die unter der örtlichen Grabungsleitung meines Südtiroler Sterzinger Kollegen Dr. Notdorf da stehen. Vier Stellen auf der Spitze des Berges, ganz hier oben, und der Heiligkreuz wurde gegraben, im anschließenden Klostergarten, in der Erwartung, eine Castrum-ähnliche Siedlung zu finden, wurde gegraben. Es wurden die beiden Marienkirchen auf halber Höhe des Berges ausgegraben mit ihrem westlichen Vorgelände. Ferner wird jetzt seit 1981 und jetzt hier in diesem Weinberg gegraben als vierter Position. Bitte das nächste Bild. Diese vierte Grabungsposition, von der Sie hier ein Lichtbild sehen, zeigt Ihnen unschwer eine mehrperiodisch aufgebaute große frühchristliche Kirche, die zum Teil wiederum die Merkmale jener auch heute Morgen angesprochenen, in Velino eben aufgezeigten Merkmale des Kirchentyps vom Metropolitansprengel Aquileia zeigt. Aulaförmige Saalkirchen, hier die halbrunde Priesterbank, hier allerdings in einer Apsis eingesetzt. Mehrperiodisch, ich möchte hierüber nicht näher sprechen, sondern dies soll ja dann am Mittwochnachmittag an Ort und Stelle geschehen. Also Kontinuitätsforschung auch möglich an solchen kirchlichen Zentren, wie sie Saviona Säben, hier für das mittlere Alpengebiet mit einem Wirkungsbereich nach Norden, den ich nicht abzuschätzen vermag, an diesen Zentren eben auch möglich. Der nur rahmenhaft einleitende Vortrag sollte Ihnen zweierlei vor Augen führen. Erstens, die alle Stränge der archäologischen Frühmittelalterforschung betreffende desolate Quellenlage für das östliche und mittlere Alpengebiet, romanisch wie langobardisch, einerseits, aber auch zweitens die Chancen, die sich der Bodenforschung noch eröffnen, wenn die Quellengattungen dieser Zeit, Gräber und Siedlungen, systematisch erforscht würden. Vergessen wir doch nicht, von allen, meine ich, das ist jetzt mein subjektives Schlusswort, von allen an der Kontinuitätsforschung beteiligten Wissenschaften ist es doch gerade die Archäologie, die von einem eben noch nicht abgeschlossenen Quellenbestand in Zukunft wird leben können und müssen. Vielen Dank. Ja, ich sehe mich jetzt in der schwierigen Lage, als Referent selbst hier vorne zu sitzen. Frage ist, es war gedacht, dieser Vortrag als eine Art Überbau, damit bei den folgenden Referaten, historisch wie archäologisch, es kommen ja auch noch archäologische Beiträge, ihr in etwa über die Problematik, die Arbeitsweisen und die Chancen informiert sind, die von Seiten dieses Faches her gegeben sind. Die Zeit drängt, ich weiß nicht, ob jetzt ad hoc die eine oder andere spontane Rückfrage kommt. Wenn nicht, kann man das auch vertagen auf später, wie Sie, ganz wie Sie wollen. Bitte schön. Gibt es kein anderes Kriterium außer der Fibelform, um zu sagen, das war Romane und das war ein Germane? Sie können den Trachtverband, nicht das eine, ich sagte ja zwei Merkmale, das Trachtutensil selbst als Fibel. Hier können wir eben scheiden zwischen althergebrachten langobardischen Formen, Bügelfibel, Kleinfibeln und seit alters her, seit dem 5., 6. Jahrhundert, genuin romanische Fibelformen, die im Mittelmeergebiet tradiert sind. Nicht? Ich sagte ja, es wird dann kritisch, wenn der Romanisierungsprozess bei den Langobarden so weit fortgeschritten ist, bei den Frauen jedenfalls, dass eine, gebe die Frage zurück, wie wollen Sie eine in der Tracht, das ist für uns sehr wichtig, in der Tracht eine romanisierte Langobardin von einer Romanin unterscheiden? Wenn also die Langobardin ihren romanischen Mantel anhat und nicht mehr ihre germanische, althergebrachte Volkstracht, dann ist für uns eben das ethnische Unterscheidungsmerkmal, darauf hob ich ab, dieser Akkulationsprozess ist im 7. abgeschlossen, weg. Hier tragen nur noch die Männergräber wegen der Sparta-Beigabe. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie die Antwort befriedigt. Nein, ich bin ein bisschen Laie als Sprachwissenschaftler, aber ich habe in letzter Zeit besucht, frühes Bayerntum in Oberösterreich, Awaren in Niederösterreich, sämtliche Grabbeigaben haben für mich immer gleich ausgeschaut. Und warum das eine bei Awaren war und das andere Awaren, konnte mir eigentlich niemand sagen. Denn der Austausch, schon ganz krass formuliert, aber ich meine, der Austausch gerade der Fibeln und die Anzahl, die man geplant hat, war ja groß. Es war damals durchaus ein internationaler Handel und man hat sich ein Mode. Herr Kollege, Tracht ist ein, das wird auch, wenn es hier ein Volkskundler oder Ethnologe wäre, Tracht wird normalerweise nicht verhandelt. Verhandeln tun sie koptisches Bronzegeschirr, Gläser, Sättel, Waffen, das wird verhandelt. Zubehör der Tracht wird nicht verhandelt. Ich erinnere Sie an die Moderne, eine Schwarzwälder Volkstracht oder eine hessische Volkstracht, das sind wirklich lokal gebundene Dinge. Tracht wird nicht verhandelt. Verhandelt, weil sie sagt, international. Das fragt der Trachtenverein im Schwarzwald. Der Rest der Bevölkerung nicht. Und zurzeit in Langobard war es genauso. Nein, so nicht. Ich wollte Ihnen ein krasses Beispiel liefern. Sie können also alemannische Trachten in aller Regel von langobardischen Trachten in aller Regel differenzieren. Und zwar, das geht jetzt bereits, das muss ich aus dem Nähkästchen plaudern, das geht bereits in das Methodische hinein, in die Arbeitsmöglichkeiten unseres Faches. Das hängt zusammen, dass Fibeln, wie wir heute wissen, sehr kleinräumig produziert werden. Also wenn Sie Verbreitungskarten eines bestimmten scharf umrissenen Fibeltyps anfertigen, dann kommen Sie in relativ kleine Gebiete. Und ab und zu fallen welche raus. Darüber zerbrechen wir uns den Kopf dann, warum. An sich sind, Exogamie und dergleichen, an sich sind zunächst einmal, verkürzt gesagt, Verbreitungsgebiete von Fibeln feststellbar. Und so sind eben alemannische Fibeln in der Regel andere als eben langobardische Fibeln, in der Regel. Und romanische Fibeltypen seit all das hier eben auch. Immer nie Bügelfibeln, wie bei den Langobarden, sondern eben Kreuzfibeln, Faunfibeln, Löwenfibeln, Hirschfibeln, Scheibenfibeln, Dinge, die im Germanischen im 6. Jahrhundert eben nicht vorkommen. Also hier ist die Archäologie so weit, durch sehr minutiöse antiquarische Untersuchungen auf dem Hintergrund einer gesicherten Chronologie sehr detaillierte Aussagen zu machen. Auch wenn Dinge aus dem Verbreitungsgebiet rausfallen, sich zu überlegen, warum. Exogamie zum Beispiel. Herr Dobsch. Ich bin da auch etwas skeptisch, weil ich selbst im Zweifel erlebt habe, dass man doch mit dem Einfluss der Mode auch rechnen muss in dieser Zeit. Naja, wir haben vor einigen Jahren in Oberösterreich in Linz eine Tagung gehabt, die sich auf der Lothar Eckhardt vorgetragen hat und Funde gezeigt hat, wo schwabischer Schmuck nach seiner Aussage nachgewiesen war in Gräbern in Maria. Ja, ich kenne diese Ohrringe da. Und er hat dazu gesagt, und hier ist das beste Beispiel einer Siedlungsmischung, hier liegt der Schwabe oder die Schwabin neben den Romanen. Er hat sich da geirrt. Er hat sich geirrt, ja. Und hat eben diese Möglichkeit, dass ein solcher Schmuck auch von anderen getragen werden kann, zu wenig in Betracht gezogen. Ein ähnlicher Fall, nahe bei Salzburg in Mühlen wurde vor einigen Jahren ein Grab aufgedeckt, das Schmuck enthalten hat, der zumindest langobardischen Einfluss aufwies, wenn nicht überhaupt langobardisch war. Auch daraus kann man jetzt nicht den Schluss ziehen, dass jetzt hier in Salzburg Langobarden bestattet sind, sondern das ist eben offenbar eine Modeerscheinung, dass diese Leute im 7. Jahrhundert damals langobardischen Schmuck benutzt haben. Der ist importiert. Herr Dopsch, ich kann das ganz konkret beantworten. Sie haben zwei Beispiele genannt. Ich muss das sehr, sehr hart und nüchtern und realistisch formulieren. Ich bitte es mir nachzusehen. Bei diesen Ohrringen, die an sich slawisch sein sollten. Ich meine, um diese Dinge zu beurteilen, was ist romanisch, was ist slawisch, was ist avarisch, was ist bayerisch, muss ich einen möglichst großen Hintergrund, am besten ganz Mitteleuropa und das Mittelmeergebiet kennen. Das heißt, Sie wissen, worauf ich hinaus will, ich spreche von der Fachkompetenz des Betreffenden. Natürlich können hier Irrtümer in der Lokalforschung passieren, in Teornia war es genauso, da hat man mal zwei S-Fibeln gefunden, schon hieß in der Lokalforschung, ha, hier habe ich Bajovaren. Also ich würde sagen, hier hängt es von der Fachkompetenz der Kollegen ab, die eben nicht nur Kärnten kennen, sondern möglichst eben das gesamte merowingische Gebiet plus Mittelmeergebiet kennen, dann unterliegen sie solchen Irrtümern nicht und die Ohrringe von Herrn Eckhardt waren eben spätantike romanische. Das war ganz einfach, nicht? Hätte er die mir gezeigt oder anderen Kollegen hätte man es ihm sagen können. Aber das sind Irrtümer, die in der Lokalforschung passieren können, die würde ich jetzt nicht als Gegenbeweis hier aufführen, dass das Fach nicht in der Lage ist, zu arbeiten. Methodisch gesichert zu arbeiten. Also, nicht... Das wäre irgendwie ein verkürzter Schluss. Ich glaube, das gibt es in Ihrem Arbeitsgebiet sicher auch, nicht, dass man hier, man kann nicht eine negativ gelungene Beweisführung, die gesichert negativ jetzt da steht, als Gegenbeweis gegen die Methodik des Faches anführen. So meine ich das. Und mit Salzburg, was da langobardisch sein soll, weiß ich nicht. Ich müsste es sehen. Ich müsste das sehen. Also die Fachkompetenz und wie gesagt die Methodik und das antiquarische Wissen der Archäologie ist heute so weit, dass wir hier in aller Regel ohne Zweifel scheiden können. Im 6., die Problematik des 7. hatte ich hier angeschrieben, wenn der Akkulturationsvorgang abgelaufen ist, ist für uns die Beweisführung weg. Herr Janot, Verzeihung. Sie haben ja, bitte. Sätze über die Kastra formuliert, die ja von aus der Sicht des frühmittelalterlichen Historikers schrecklich sind ja. Und von erheblicher Sprengkraft. Ja, ist mir klar. Ich wundere mich, dass nur von mir sowas wie Widerspruch oder Reaktion überhaupt darauf erfolgt, aber immerhin, ich will wenigstens dann sowas wie eine Frage in diesem Zusammenhang formulieren. Sie haben also sehr sorgfältig ein Castrum ausgegraben und haben nach den Kriterien, die aus dem Zusammenhang der vorher an Sie gestellten Fragen mir deutlicher geworden sind, auch Ihre Ausführungen zuvor, sicher nachweisen können, dass dieses Castrum von Romanen bewohnt war. Ja. Sie haben ein weiteres Castrum angegraben. Nein, das sind Streufunde. Streufunde. Ja. Jedenfalls, wenn ich das richtig sehe, haben Sie also ein sorgfältig ergrabenes Castrum und Streufunde zur Basis der Aussage gemacht, dass Sie haben es ja vorsichtig formuliert. Natürlich. Ich mache es noch vorsichtiger vermuten, dass die von Paulus genannten Castra, und ich würde sagen, das ist ja nicht alles, was es in Italien gegeben hat, also dass die Castra überwiegend oder vielleicht sogar noch scharf formuliert bevorzugt von Romanen oder ausschließlich sogar von Romanen bewohnt werden. Ja. Was ja ganz klar der frühmedievalistischen Ansicht widerspricht, ja. Wo haben sich die Langobarden niedergelassen, welchen byzantinischen Wehranlagen? Ja. Meine Frage an Sie, ist dieser Schluss von dieser Ausgangsposition her ein ergrabenes Castrum und einige Streufunde nicht sehr, sehr kühn in Anbetracht etwa der schriftlichen Quellen, die uns zur Verfügung stehen? Ich denke an das Edikt Rotarings, wo das Castrum als ein Wohnsitz des Langobarden ausgewiesen ist. In Anbetracht der Topografie der Langobarden, wo Castrum, Torres und Ähnliches als langobardisch bestimmte Siedlungsgebiet nachzuweisen, ist also in Anbetracht dieser Fakten, und der lässt sich ja noch von mir an diese Zahl der Gegenargumente, ist also in Anbetracht dieser Fakten der Schluss klingt sehr kühn. Ich würde vielleicht sogar noch polemischer formulieren, voreilig. Kühn ist er. Ja. Das hatte ich auch selbst formuliert. Ja. Man kann nicht von einem Castrum auf andere schließen. Ja. Es macht nur stutzig, wenn in einem Castrum jegliche Spur von langobardischer Präsenz fehlt, etwa in diesen Bauten. Die Bauweise selbst ist eben, die Holzhäuser verlocken ja dazu zu sagen, das sind die Langobarden. Ist eben nicht so, gehen Sie nach Carnuntum in Dalmatien, das Theater in Heraclea, ich gehe mal ganz weit weg, wo nun wirklich keine Langobarden saßen. Die Schicht des 5. und 6. Jahrhunderts besteht aus Holzhäusern, über dem niedergelegten Theater. Also ich kann hier 20, 30 Beispiele anführen, von Salona also bis in die Schweiz. Also ja. Ihr Beispiel nicht überhaupt nicht in Frage gestellt, ja. Überzeugt. Ja, zweitens, aber das ist ein Beispiel. Macht es einen doch stutzig, wenn in weiteren Südtiroler und Trentiner Anlagen Streufunde vorliegen von der Kuppe, es war nicht nur Tisens, ja. Wo sie Fundmaterial des 5. Jahrhunderts haben. Das heißt, diese Höhen sind, ich will vorsichtig sagen, mindestens aufgesucht, ich würde meinen Verhohlen, auf diese Höhen läuft niemand rum und verliert man was, sondern nicht. Also sie sind mindestens seit dem 5. Jahrhundert bewohnt, wo wir von Ostgoten und Langobarden noch nichts hier haben. Also es sind jedenfalls, das möchte ich doch behaupten, auch aufgrund der Streufunde in anderen Anlagen, nicht erst von Byzantinern, Ludwig Schwind hat das mal aufgebracht, oder sogar von Langobarden neu errichtete Anlagen. Es sind genuin von, das scheint mir sicher zu sein, von Romanen in dieser unsicheren Zeit um 400 aufgesuchte Anlagen. In den Quellen erscheinen sie als Castra. Wir kennen aus den Schriftquellen eine ganze Reihe und wir kennen archäologisch ja viele weitere, die in den Schriftquellen nicht drin sind, die genauso aussehen und auch dieses Fundmaterial haben. Über das Schriftliche hinaus wird ja die Anzahl dieser Castra noch sehr viel größer. Und auf Imolino bezogen, wo saßen die Langobarden? Ich meine, wenn man sich diese Stelle für 610 genau anguckt, da steht nämlich drin, ich zitiere jetzt sinngemäß, ich habe den Paulus Akkus nicht da, die Langobarden zogen sich in diese Castra, so auch nach Imolino, zurück, als die Hauptstadt bereits gefallen war. Also das sind offenbar Rückzugspositionen, Castra-ähnliche Anlagen, die von Romanen bewohnt werden, in die sich die Langobarden, als es schon praktisch zu spät war, als Civitale schon gefallen war, zurückzogen und sich dann dort verteidigten. Das heißt nicht, dass dort seit, was weiß ich, 569, 70 ein langobardisches Detachement lag. Wir haben unter 20 Zentnern Keramik. Das sind Kisten, die füllen diesen ganzen Raum. Nicht eine einzige stempelverzierte langobardische Scherbe etwa. Nichts, was auf Langobarden hinweist. Nicht? Also ich glaube, genuin romanische Anlagen scheinen sicher zu sein. Ja. Und ich meine, das kennzeichnet auch dann die Kontinuität in 6., 7. und Langobarden außen vor. Aber die Frage, mein Nachbarin hat es mir aus dem Mund gehört, wo waren die? Ich hatte vorhin auch sehr kühn formuliert, hier fehlen leider Gottes die Aktivitäten der Denkmalpflege. Ich persönlich vermute, dass die Langobarden eben, man könnte diese Karte von Friaul nochmal reinnehmen, wenn man wollte, Sie haben es noch vor Augen, die Tagliamento-Ebene ist ja ganz dicht besetzt mit langobardischen Gräberfeldern. Weg von den Castra auch, liegen keine Castra in der Nähe. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass hier tatsächlich in spätantiken Villae Rusticae in diesen, oder in Vici vielleicht sogar, aber in der Regel wohl in spätantiken Villae Rusticae, vielleicht im Zuge der Tertiation, diese Brüder da reingezogen sind und dort drin siedeln. Und das ist natürlich für den Archäologen ungeheuer schwer. Sie graben. In Ungarn gibt es ja dafür Beweise, aber hier haben wir sie im kleinen Höhe gemacht. Ja, das heißt, hätten Sie so ein Ding, wir haben auch selbst eine spätantike Villa Rustica, weder hier noch dort. Also auch das fehlt noch. Aber nehmen wir an, wir hätten sie. Jetzt stehen Sie als Archäologe vor dem Problem, aus dieser Villa des 4. Jahrhunderts die jüngsten Siedlungsschichten des Langobardischen herauszufiltern. Das sagte ich vorhin auch in den Städten wie Aquileia etwa, geht nur, wenn die Archäologen in den Denkmalämtern endlich mal anfangen und nicht runtergraben auf die festen Mauern, sondern mal eben die humosen Schichten anpassen. Das war ja auch der Hintergrund, weswegen Herr Kantler, Gott sei Dank kann ich nur sagen, in Carnuntum, in der Nordostecke des Lagers mal angefangen hat, der Herrschaft, wir kriegen immer nur diese militärische Benutzungsphase, stimmt ja was nicht, was ist danach, ist da alles Schluss? Und diese Feststellung, 375, ist überall Schluss in den großen Städten, in den Lagern. Das trifft das ganze Altgebiet, alle römischen Städte, wenn Sie Kollegen fragen, ist nach 375 überhaupt nichts mehr. Unsinn, nicht? Das heißt, hier hängt es davon ab, von oben an sorgfältig die humosen Schichten zu graben. Da steckt es drin. Und in Ivelino war es ähnlich. Wir haben am Anfang, in den ersten zwei Jahren, auch diese Trockenmauern erstmal beiseite geräumt. Nicht? Trockenmauern mit zwei Steinlagen auf dem Felsen sitzen, die verstürzt sind, mit Stein drumherum, nicht im Mörtelverband, die räumen sie wie nichts weg. Und das war auch eben meine spitze Bemerkung bei den Kärntner-Anlagen, ich weiß nicht, weil man das noch nicht kannte, was da alles weggeräumt ist. Und ich habe mir die Unterlagen in Tionia, die Akten mal durchgesehen, die Akten vom Egger, von Ulrichsberg, da steht immer wieder, ja, Trockenmauer, ähnliche Dinge und so, das ist alles abserviert. Nicht? Und in Ivelino kam das zum ersten Mal zum Tragen. Also mit anderen Worten, wo siedelten die Langobarden? Es ist sehr schwer für einen Denkmalpfleger, der dieses Problem nicht kennt, in den Villae Rusticae diese Superstraten oben nicht im Humus das Langobardische rauszufiltern. Ganz, ganz schwer. Da das auf absehbare Zeit nicht möglich ist, stürzte ich mich im Sinne dieser Kontinuitätsforschung auf diese Castra, die wir zumindest historisch kennen, da weiß ich, da war was, weil Paulus Diaconus sie überliefert. Dos Trento, hier, da, ich weiß nicht, es ist heute sehr viel kaputt mit Munitionslager und moderne Eingriffe, in Dos Trento mal zu graben. Hier hätten wir die fantastische Quelle von Theoderich, der Brief. Universi Goti et Romani, nicht? Solche Anlagen, modern und flächig zu graben, in 20 Jahren müssen wir uns nochmal treffen, dann wüssten wir mehr. Herr Bierbauer, ist in dem angezogenen Zitat nicht nach meiner Ansicht eine Lösung des Problems vielleicht erkennbar? Universi Goti et Romani, ja. Universi et Romani. Wenn wir das wissen von den Städten, dass die Lang- oder wir glauben es zu wissen, Sie werden meinen Glauben und Vermuten noch unterstreichen als Archäologe. Wenn wir es von glauben zu wissen, dass in den größeren Städten die Langobarden in bestimmten, man sagt heute strategisch, das falsche Wort gebraucht, strategisch wichtigen Punkten geballt zusammengesetzt haben. Und das sind ja auch mal angesprochen worden, Brescia ist das berühmte Beispiel, wo die warum ist das Castrum, was Sie da ergraben haben, so klein, dass ein analoges Siedeln einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Langobarden unter einer Mehrzahl von Romanen undenkbar wäre? Also eine rein quantitative Frage. Wenn das, wenn das undenkbar ist, fällt meine zweite Frage weg. Wenn es aber denkbar wäre, ist dann nach Ihrer Erfahrung die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass Sie von einer kleinen Gruppe, einer Untergruppe, auch Fundgut finden können, die vielleicht nur 10% der Bevölkerung oder 5% der Bevölkerung dargestellt hat? Natürlich, die Chance verringert sich, 100% Romanen, 5% oder 10% Langobarden, klar, die Auffindungsmöglichkeiten sind natürlich eingeschränkt, aber ich glaube, dass wir im 6. Jahrhundert irgendetwas finden müssten und sei es nur Stemplerkeramik. In Slowenien etwa, in solchen Anlagen wie Vranje, eine romanische Siedlung, dort ist eben Stempelkeramik da. Dort sitzen eben Romanen neben Langobarden. Also es gibt positive Beispiele, nach denen Sie fragen, wo auf diesen Höhensiedlungen neben den Romanen auch positiv langobardische Beteiligung, ein Detachement von mir aus, nachgewiesen ist. Hier eben nicht. Aber Sie haben recht, es ist eine Anlage. Das machte mich stutzig. Und der zweite Befund macht mich stutzig, dass in weiteren Höhensiedlungen, die als Castra erwähnt sind, wir Fundgut des 5. Jahrhunderts schon haben. Also offenbar, die Anlagen sind sicher älter. Ob dann Langobarden mal rein sind, das wissen wir nicht. Interessant ist übrigens, dass am Fuße dieser Anlagen, auch hier in Südtirol, immer wieder langobardische Gräber liegen. Nehmen wir Dos Trento, Piedi Castello. Da liegen die reichen langobardischen Adelsgräber, am Fuße sitzen sie. Und kulturgeschichtlich, historisch, militärgeschichtlich, ein im Grunde doch hochinteressanter Prozess. Schauen Sie. In der Zeit um Christi Geburt, die caesarischen Oppida, die werden eben, die keltischen Oppida, die werden eben dann geräumt. Caesar lässt nicht auf diesen zum Teil ummauerten keltischen Höhensiedlungen die Kelten sitzen, sondern die müssen runter, die werden zwangsumgesiedelt. Offenbar hier im ostgotisch-langobardischen, wenn das stimmt, was ich sage, die Siedlungen, diese Castras sind seit dem 5. Jahrhundert belegt, diese Leute, die Romanen, dürfen offenbar oben bleiben. Offenbar stellen die in diesen ja zum Teil ummauerten Anlagen, der Duell ist ja ummauert, es ist eine ganze Reihe anderer, Theonia ist ja ummauert. Offenbar darf die romanische Bevölkerung dort drin sitzen bleiben. Offenbar ist das Sicherheitsbedürfnis der neuen Herren durch diese dort weiter siedelnde romanische Bevölkerung im Gegensatz zu dem Beispiel eben Spätlatin, frühe Kaiserzeit, nicht bedroht. Ist auch interessant. Die dürfen dort bleiben. Sie müssen nicht runter. Ist ja auch zu bedenken. Sonst alle Fälle in der Vor- und Frühgeschichte, wo ein solcher Machtwechsel eintritt, muss wie die Kelten aus dem Oppida, die müssen runter, die werden zwangsumgesiedelt. Hier erstmals in der gesamten Vor- und Frühgeschichte, Kulturgeschichte gesprochen, nicht. Warum nicht? Aber das ist schon wieder ein anderer Aspekt. Nicht? Ja. Also ich zweifle daran, dass hier militäre Anlagen vorliegen, etwa sogar ein Friol im Sinne eines langobardischen Limes, wie Feder Schneider das schon meinte. Ich halte das für ganz unwahrscheinlich. Bitte. Ich bin Humanist, Sprachwissenschaftler. Ich hätte noch eine Frage, nämlich zu dem Problem, das durchaus verwandt zu sein scheint, zumindest aus meiner laienhaften Sicht. Wir haben im Rahmen unserer Substratforschung immer wieder, vor allem also aus Forschung in der Zwischenkriegszeit, in Bezug auf die gesamte fränkische Besiedlung Nordostfrankreichs bis zur Loire hinunter, von derartigen Dingen gehört. Und da ist also ein national induzierter Streit drüber in Franz, der also eigentlich von Beginn dauert, Franz Petri. Leider. Könnten Sie, sagen wir nur, damit ich sehe, dass in der Zeit sich was geändert hat, so kurz darauf hinweisen, was methodologisch seit dieser Zeit gewonnen worden ist, denn glaube ich, damals war das Hauptproblem auch, wie trennt man das, was hier schon nach einer gewissen Akkulturationsphase, nehmen wir an, in den Gräbern herumliegt, um es entweder ins romanische oder ins germanische Fach zu legen. Kann ich in zwei Sätzen, schade, dass ich keine Diapositive da habe, sehr, sehr illustrativ Ihnen beantworten. Die Zeit zwischen 500 und 600, so wie hier auch, wo wir ethnisch noch weitgehend losgelöst von diesen Akkulturationsvorgängen, auch in Gallien läuft ja dasselbe ab. Das Gleiche. Germanische Minoritäten auch in einer alten Kulturlandschaft, die wir Romanitas nennen, ist ja genau das Gleiche. Im 5. bis 6. Jahrhundert können wir eine fränkische Aufsiedlung bis zur Seine, Paris, Seinebecken noch eingeschlossen, sehr scharf fassen. Das Fundpunkt an Fundpunkt, hunderte von Fundpunkten, durch die Waffenbeigabe, durch die Vierviehbetracht. Kartiert man jetzt die germanisch relevanten Dinge, die ich eben so ansprach, in diesem Raum zwischen dem Mittel- und Niederrhein und Seine weiter, übrigens über die Seine hinaus bis zur Lahr gibt es übrigens keine fränkische Aufsiedlung. Seine ist das Westlichste. Das ist zwar alles fränkisch, aber nicht fränkisch aufgesiedelt. Kartieren Sie nun Dinge um 600, die germanisch sind, eben Waffen, Waffenbestandteile, und dieselben Karten und dieselben Kriterien für das 7. Jahrhundert, dann stellen Sie fest, dass Sie Mitte 7. im ganzen westlichsten Verbreitungsgebiet des Fränkischen, also Seinebecken, bis nach Belgien herüber, gar keine germanischen Funde mehr haben. Das würde bedeuten, dass die Franken da ausgewandert sind oder wieder zu sich zurückgezogen haben. Das ist eine wunderbare Verbreitungskarte. Das nimmt bis Mitte 500 bis 600 alles voll. Und dann Mitte 7. ist zwischen Belgien und Paris fast nichts mehr, was sicher, sicher fränkisch wäre. Ja, das ist die Romanisierung der Franken. Deswegen fallen diese Argumente aus. Natürlich nicht ein Rückzug, ist ja klar, sondern das ist auch hier klassisch nachweisbar, das, was ich hier zeigte. Das ist die Romanisierung in Tracht und Bestattungssitten dieses germanischen Substrats, hier die Franken. Da ist gar kein Zweifel. Sogar ein Musterbeispiel, das man hier konterkarieren könnte. Es wundert mich nur, also diese Diskussion ist vor kurzem bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft durch dieses kleine Bettchen von Franz Becker vor kurzem übertrieben. Ja, diese Argumente, die Sie bringen, sind natürlich sehr plausibel und davon steht nichts drin, kurioserweise. Natürlich, das könnte ja Forschung. Das ist neueste Forschung unsererseits. Ja. Das ist auch so. Ja. Da kann man ein Body Reporter dazu. Das ist neuester Forschungsstand. Das konnte noch nicht drinstehen. Die Archäologie ist oft sowohl auf das Romanenproblem wie auch die damit verbundenen Akkulturationsvorgänge erst seit ein paar Jahren gestoßen. Es sind zwei, drei Leute, die sich mit beschäftigen. Der Kreis ist zu klein, und ganz neu, das kann da noch nicht drinstehen. Aber es ist sozusagen von der Forschungsfront hier jetzt berichtet. Die Zeit ist... Io vorrei chiedere una cosa riguardo a Castra e Burg, cioè il termine Burg tedesco, anglosassone, eccetera, probabilmente deriva, è un prestito o dal greco, cioè si presume che sia un prestito dal greco, cioè altezza, fortezza, diciamo una fortezza sopraelevata, perché il termine si mette in, si paragona a Berg. Ecco, questi Burg, che almeno cioè, da quanto sappiamo noi, io mi occupo di filologia germanica, sono pensabili solo diciamo, in un periodo piuttosto tardo, mentre diciamo nell'era bizantina, periodo bizantino, ecco, noi chiamiamo Burg la città fortificata. Ora, questi Castra Longobardi possono assumere anche ja, die, la definizione di Burg. So wie ist die Antwort, wie ich sie geben würde, ich bin Archäologe hier, nicht, bin nicht eher ausreichend geeigneter Gesprächspartner. Ich würde aber aus meiner Sicht sagen, meine Arbeiten wären sehr erleichtert zum Beispiel, wenn ich eine Auflistung und eine Untersuchung auf dieser Auflistung aufbauend hätte, 4., 5., 6., 7. Jahrhundert betreffend alle Castra- und Castella-Stellen einmal zu sammeln, sie zu interpretieren, soweit sie im Gelände lokalisierbar sind, auch einmal mit dem Geländebefund zu vergleichen. Castrum Castellum ist ja doch offenbar nach den Quellen ein sehr weit gefasster Begriff und ich glaube, das wäre sehr nützlich, das einmal zusammenzustellen. Was ist Castrum Castellum in den Quellen? Nur eine kurze Mitteilung. Vor allem deswegen, weil viele dieser Castra und Castella auch Civitatis und Obiter heißen. Zum Beispiel, also das steht aus, die Untersuchung des Begriffs Castrum Castellum. Dann wären wir ein Stück weiter, um den Brückenschlag zur Burg zu machen.